Ja, das passt. Das geht. Geht schon klar. Ja, jetzt müsste es hoffentlich funktionieren. Hast du eigentlich einen Twitch-Account oder nicht? Ich habe einen. Streamst du viel oder eher? Fuck. Ich stream gar nicht. Ich will nur Chat spammen. Chat spammen? Ja, ja, das was halt jeder macht. Aber braucht man dann einen Twitch-Account dafür? Um zu schreiben, ja. Schon, oder? Brauchst du einen, genau. Ich glaub, dann brauchst du einen Account, um zu spammen. Ich glaube, dann habe ich sogar einen. Deswegen haben auch fast alle einen. Das, aber ich finde es manchmal echt übertrieben. Was hast du das Ding? Ich glaube, wir deinen Bruder gestreamt haben mal. Ja, das war voll cool. Da habe ich echt schön reingespammt. Da hast du echt reingespammt. Wir hatten irgendwie so einen Slow-Mode an, da konnte ich nicht reinspammen, so richtig hardcore. Was hatten wir an? Er hat irgendwie Black Ops 3 gespielt oder so. Ja, das kann schon sein, der zockt oft so Gay-Sachen. Hast du den Trailer gesehen? Welchen? Von Infinite Warfare. Ich will mal schauen, wie viel Dislikes der jetzt hat. Oh ja, das könnten wir machen. Infinite. Was ist dir, wenn du dir ein... Du hast ein Bildschirm, oder? Wie? Du hast ein Bildschirm. Ja, ich könnte den... Wie viel hast du? Zwei, 2,6 Millionen. Warte, ich muss auf YouTube erst gehen. Normalerweise habe ich ihn ja an meinem Desktop verbunden, dann habe ich 2. Warte, ich will mal schauen, warte, wie viele Dislikes hat der? 2,6 Millionen. Und wie viele Likes? 400.000. Und wie viele Views insgesamt? 25 Millionen Views. Also der Battlefield 1 hat 35 Millionen Views, 1,7 Millionen Likes und 31.000 Dislikes. Wow, nicht schlecht. Also das wird echt nice. Und der beste Kommentar, Call Players, how come my bullets are falling? Battlefield, something called gravity. Die machen die ganze Zeit im Battlefield 1 in der Commentary Section Witz über Call of Duty. Ja, das ist doch gut so. Hey Battlefield, wanna come to space? No, but my number of sales can. Der ist auch nicht schlecht. Ja. Nein, ich weiß nicht, ich finde es nicht gut, dass die immer weiter in die Zukunft gehen. Also, ich find's mal cool, so ein bisschen so Back to the Roots oder so Erster Weltkrieg halt. Und der ist lang, okay, bereit. Wing Wing, called, hello, Battlefield, hey, it's Battlefield, called, ooh, what do you want now, Battlefield? Oh, just want to congratulate you. Card, on what? Battlefield, Card hangs up. Wing wing, card, hello. Battlefield, more like goodbye. Stop calling me. Wing wing, card, stop calling me, you prick. I hope EA goes bankrupt and you crash and burn before you release. Halo. Damn, dude, I was just calling to make sure if you're okay. God. Sorry, Battlefield has been joining me all day. You really cared enough to call? Hello. Of course. If you dial, I'll be forced to take your spot. Oh my god. I have a joke. Infinite Warfare. Naja, nee, der ist nicht so geil. Nein, ich finde Battlefield, hast du das davor gespielt, das in Battlefield, wo man so Banken ausraubt oder so? Ich habe noch nie Battlefield gespielt. Noch keins? Nein, ich mag Battlefield nicht. Warum nicht? Ist dir? Ich mag es einfach nicht. Ich weiß nicht, mir ist es fast zu langsam. Also ich habe früher als Sniper halt immer gespielt. Und das war halt schon nice, so aus einem Kilometer so irgendwelche Camper abzuschießen. Aber das, sonst bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Okay. Es kommt ein Assassin's Creed-Film raus und ein World of Warcraft-Film auch. Ja, Warcraft-Film, der kommt nicht. Der kommt bald, oder? Einen Monat raus. Schau mal nach. Hast du so einen mechanical Keyboard schon, oder? Und der läuft sogar schon. Warte, ich kenne einen, der macht vielleicht auch mal mit. Der ist so voll der World of Warcraft-Fan und der kann dir stundenlang über die Welt erzählen und du kannst ihm alles... Die ist auch toll, die Welt. Du kannst, ja, irgendwie... es gibt Feuerelfen, die aus dem Brunnen getrunken haben und durch den Brunnen sind sie dann bekannt geworden, irgendwie sowas. Dann sind sie zu Dunkelelfen geworden. Und es gibt jetzt so ein Kartenspiel, wo du dann Mana brauchst. Hearthstone. Ja, genau, Hearthstone, genau. Ah, ich mag Blizzard, die legen echt viel Wert auf die Stories von ihren Games. Ja, schon, aber... Das ist absolut geil. Aber die sind jetzt nicht so kundenfreundlich. Weil die haben doch irgendeinen Server runtergenommen, wo sie eine Vanilla-Version auf World of Warcraft drauf hatten. Weiß ich nicht. Also, so Game-Developers, da finde ich jetzt eigentlich gibt's nicht so viel Gute. Also Rockstar finde ich ziemlich nice, weil sie halt... Ah, da läuft gerade ein Trailer auf YouTube von Warcraft. Ja. Ich glaube, die ganzen Nerds, die dann halt zwei Stühle sich kaufen müssen im Kino, werden davon nicht happy sein. Ja. Das stimmt nicht. Und der Charakter kann nicht so hoch springen. Und der aber schon. Das, glaube ich, macht sie nicht falsch. Doch, da gibt's. Ich glaube, in dem ganzen Ding ist alles richtig. Richtig. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die werden alles gut beachten und schauen, dass halt alles richtig stimmt und. Ja, aber die können ja nicht. Authentisch ist, so wie im Spiel. Die können ja nicht alles richtig machen. Ja, vielleicht gibt es ein paar Fehler oder so, oder? Und bei Assassin's Creed kommt ja auch ein Film raus, oder? Glaube ich. Hast du, wie viel hat eigentlich dein Keyboard gekostet? Also, weil du hast so ein mechanisches Keyboard, oder? Das Ding? Ja, oh, RGB-Lighting auch noch. Ja, natürlich. Was habe ich? Stell dich über 100. K95! Was? Was ist der K95 RGB? Nochmal, 95. Nein, das Corsair K95 also RGB-Ding. Okay, hatte für, glaub, wie viel? Warte, ich muss kurz nachschauen. Ja, Corsair. 200 Euro. Nee, warte. 200, ja. Nein, das ist 215 Euro für ein Keyboard. Nein, 200. Ja, das ist... Es ist gut. Es hat Cherry MX Red Switches, mit Lieblingsdinger. Ja. Es hat gute RGB-Lighting. 18 Makro-Keys, die ich einstellen kann. Multimedia-Keys an dem Rand. Oh, Multimedia. Ich habe mein Keyboard für mein Gamer-PC, hat 11 Euro bei Konrad gekostet. 11 Euro? 11 Euro bei Konrad. Also, das ist... Und es funktioniert super. Ich krieg 4er KDs auf Cord. Also, das ist gut so. Eine KD von 4. Aber ich weiß, ich will eigentlich auch so, weil das hört sich halt so cool an und das Gefühl halt von dem Mechanical Switches ist schon nice. Ja. Ich hab so eins von meinem Opa, so ein ganz altes, das hat noch so einen PS2-Anschluss. Und das ist... Ja. Ich kann, kann ich das überhaupt anschließen auf meinen Computer? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, du hast jetzt... Warte, ob ich dieses alte noch anschließen kann, warte mal. Ja, schau mal kurz. Ich glaube, ich kann es... Ne, es gibt die Adapter. Lass mich schauen. Also ich könnte so ein altes Keyboard noch anschließen. Na, aber ja, es gibt auch voll so für so 2 Euro gibt es auch so Adapter von PS2 auf. Ich denke immer an die PlayStation. Du solltest eine PlayStation verkaufen. Ich habe noch eine. Meine PlayStation ist tot, meine 3er ist tot. Ja. Nein. Da gibt es so einen Teil irgendwie, die Grafikkarte hat überhitzt und jetzt funktioniert es nicht mehr, irgendwie sowas. Es gibt irgendeinen Light of Death, wie heißt das? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich hab's halt dann, da gab's ein eBay, irgendwie muss man so mit der erhitzen, mit der Heißluftpistole und dann könnte es wieder funktionieren und das hab jemand zu eBay geschickt, der das halt für, keine Ahnung, 50 Euro macht, wenn es funktioniert und der hat gesagt, nee, ist kaputt. Und im Nachhinein denke ich mir, die hat wahrscheinlich doch noch funktioniert und er wollte sie mir nur nicht zurückschicken. Ja, schön fies. Aber ich brauche keine mehr. Ich habe, mein Vater hat noch eine Slim und wenn ich irgendwas drauf spiele, dann spielst du eigentlich irgendwelche Spiele mit dem Controller am PC oder so gar nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Hast du denn einen, oder spielst du irgendwie so Rennspiele oder so? Ich habe Trackmania Turbo, Stadium und Forever. United Forever. Und Dingsbums, also die könnte ich halt alle mit Controller spielen, aber ich habe es ausprobiert, aber es gefällt mir einfach nicht. Was hast du, einen 360-Controller oder? Ja. Hast du eine Xbox 360? Nee. Ein Kumpel hat gesagt, er braucht die nicht mehr, ich kann die für 10 Euro haben. Hat mir einen Xbox-Controller da gegeben. Ja, weil PlayStation-Controller funktionieren ja nicht normal, aber es gibt dazu Programme, die das so... Nee, es gibt volles geile Programm für Windows 10, was ich nicht mehr habe. Ich habe kein Windows 10 mehr. Blöd. Das ist doch blöd. Ich hasse Windows 10. Ich find's cool. Okay, ich habe theoretisch Windows 10 auf einer zweiten Partition auf meiner Festplatte. Aber er bootet standardmäßig in Windows 7 rein. Aha. Weil Windows 7 cooler ist. Was ergibt es eigentlich für Sinn? Ja, falls irgendwas auf Windows oder ich irgendein Programm will, was nur auf Windows 10 läuft, kann ich einfach beim Booten sagen, in Windows 10 rein. Aha. Aber will ich nicht. Windows 7 forever. Hey, Flo. Ja, Simon. Kennst du dich mit... Ja. Den M.2-Slot aus von Motherboards. Ja, da kommen doch die SSDs rein, oder? Ja, da kann man auch andere Sachen reintun. Wi-Fi-Chips und so weiter. Aber ich überlege mir gerade, 1 Terabyte SSD M.2-Slot zu kaufen und einzubauen. Was hast du jetzt sonst für Festplatten drin, oder? Ich habe eine 120 GB, glaube ich. 120 GB SSD für Boots, ja. Also für Boot Drive und also eine 500 GB für Storage SSD. Du meinst HDD? Nein, SSD. Und du hast gar keine HDD? Keine HDD, aber das bereue ich irgendwie gerade so ein bisschen. Ja, auf mein Laptop. Ich habe meinen kleinen Laptop hier. Der ist mini, gell? Ich sehe gar nichts. Gib einfach MacBook Pro 2012 ein. Ja. Auf Google. Da habe ich mein Dingsbums, ich habe mein CD-Laufwerk rausgehauen und habe dafür eine 2 Terabyte HDD rein und wo die Festplatte davor war, eine 212 GB SSD. Ich schau mal kurz nach. Schau mal kurz nach. Also der ist etwas alt, aber man kann es halt upgraden und das ist halt das Coolste an dem. Die neuesten, da kannst du gar nichts mehr machen. Da kannst du nicht mal die Festplatte austauschen, weil das so alles so fest verbaut ist und so. könnte auch eine HDD einfach kaufen. Die sind doch voll billig, lass mal schauen. Ja, 1 Terabyte da 50 Euro. Nein, da gibt's auch billig. Da gibt's auch billige. Lass mal schauen. Ja, vielleicht. Oh, ich habe Preis gar nicht sortiert. Das ist über das Gleiche. Oh, hey, da gibt's. Red, glaube ich. Red sind die besten, oder? 4 Terabyte SSD für 9000 Euro. Ja, das ist voll krank. Warte, wie viel? PCI Express Card. Warte, was ist nochmal? Nee, Western Digital Red ist für. Hast du eigentlich einen Server zu Hause? Mhm. Einen Network. Aber warte, unser Router, der hat so ein NAS-System. Nice. Das ist schon was. Ja, aber ich weiß nicht, wie wir uns benutzen. Ich will es auch irgendwie gar nicht benutzen. Ah, das ist aber geil für. Es gibt 3 Terabyte für 90 Euro. Ja. Von. Wenn sie größer sind, dann sind sie billiger. Es gibt, manche Firmen machen es halt so, die können über die Firma halt irgendwie restriktieren, wie viel die Speicherplatz freigeben. Und die sind alle, keine Ahnung, irgendwie 5 Terabyte, aber die verkaufen dann halt die einen billiger. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Aber das ist auch irgendwie blöd. Ja, aber dann. Du kannst es ja umändern dann, oder? Ja, kann man auch. Da gibt es so Programme, die das dann umändern können. Aber so 1 Terabyte für 50 Euro, das ist schon echt nice. Also. Ich habe meine SSD ist kaputt gegangen in meinem Gaming-Teil. Da habe ich ein paar Pins rausgerissen, wie ich sie umgesteckt habe. Dein Ernst? Ja, und jetzt läuft es nur noch auf von einem 2-Terabyte Drive. Also ich habe jetzt gar keine Boot-SSD mehr. Und das Booten, tut schon manchmal weh. Also manchmal, das ist echt langsam. Ja, ich habe jetzt schon überlegt, wenn ich mir jetzt irgendwie vielleicht diese 1 TB SSD M.2-Slot da kaufe. Aber das ist doch voll übertrieben. Dann, wieso die? Ja, schon ein bisschen, aber. Ah, ich scheiße, man kann es klonen. Ah, okay. Und dann noch eine HDD als Mass-Storage für Bullshit. Kriege ich dann eine SSD von dir? Ja, das überlege ich halt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Kann ich dir eine nachkaufen? Weil ich habe jetzt alles auf der 120 GB SSD. Da muss ich eigentlich alles von. Kann ich das einfach rüber transferieren auf die andere? Und dann passt alles? Oder muss ich alles ein neues aufsetzen? Ich weiß nicht, für Mac gibt es ein Programm, das heißt Carbon Copy. Carbon Copy, also das transferiert dann einfach 1:1 auch den Bootloader, nimmt es mit. Also du kannst. Das ist eben deswegen Windows und so. Ja, genau. Die Scanner. Carbon Copy Cloner gibt's. Das habe ich halt benutzt, wie ich meine ganz neuen Festplatten reingetan habe. Ja, gibt's auch für Windows. Oder? Wie schreibt man das? Buchstabier mal. Warte, es gibt Clonezilla gibt's für. Oder? Gibt's? Clonezilla. About. Clonezilla is a partition. This cloning, ja, du. Ich weiß nicht, hat dein Computer so Swap-Base, wo du dann einfach eine Festplatte vorne reinschieben kannst oder nicht? So Crypt-Swap-Base oder nicht? Wie meinst du das jetzt? Ja, also bei meinem Computer kannst du halt vorne, wo die Laufwerke sind, sind unten noch so 3 Slots, wo du halt einfach eine Festplatte reinschieben kannst. Also auf der Seite festschrauben und dann reinschieben kannst. Und hinten sind dann schon die Anschlüsse fertig. Also die Anschlüsse sind nicht da, aber ich habe halt nur normale Dinger, wo ich sie raufschrauben kann. Also okay, naja, wenn du. Also meinst du Hot Swap? Ja, genau. Nein, die habe ich nicht. Ah. Ach, mein tolles Case nicht. Mein John. Aber du hast doch Full Tower, oder? Ja. Warum hattest du es da nicht? Was ist dann vorne? Das. Diese 5 so Dinger für CD-Laufwerke und sowas. Die sind alle für CDs. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum das Ding 5 hat. Ja, bei mir sind halt die. ich glaube, ich habe 3 CDs und dann so 3 so Hotspot-Teile drunter. Theoretisch könnte ich das umändern, oder? Schau mal, ja, egal. Das Dingsbums. Ja, das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob Clonezilla auf der gleichen Teil laufen kann, von dem du es kopierst. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ja, die 500 GB SSD, die lasse ich halt dann oben. Ich brauche eigentlich nur eine so. Boot SSD. Oh nein, warte, ich will die 500 dann auf die größere und die kleinere auf die 500 darauf tun, dass ich die 120er eigentlich übrig habe. Und die hätte ich dann für irgendwann mal was anderes benutzt oder so. Aber warum brauchst du dann zwei? Nee, du. Also du bist dann 3 Festplatten drin. Also einmal deine M.2-Festplatte, dann deine größere SSD und dann die HDD. Ja. Ich würde doch nur 2 rein tun. Die M.2 und dann halt die größere HDD. Aber ich will nicht so Spiele, die wohl auf der SSD sind, auf den M.2-Slot haben. Also halt, oder eher gesagt, warum ist mein Bootdrive nicht auf den Spieldingern. Ja, keine Ahnung, wenn irgendwas mit den Spielen wäre oder so, dass die das irgendwie corrupten würden, dann... Aber was soll denn das sein? Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie Angst davor. Dann habe ich lieber 3 Festplatten drin oder so. Ja, also bis, dann kann Steam das eigentlich, weil Steam installiert doch immer in C rein, oder? Automatisch. Ja, das kann man umändern. Geht das? Ja. Okay. Und dann, was, also dein M.2 soll 1 Terabyte groß werden, oder? Oder? Ja. Das ist aber die Kosten zu. Ich meine, es sind ja dann 10 GB pro Sekunde Übertragungsrate. Und wenn es im Motherboard auch noch drin ist, dann ist es halt richtig gut. Und dann booten die Spiele ganz schön schnell. Das ist, was ich mag. Ja, genau, aber die, warte, was sind nochmal Festplatten? SATA, genau, SATA 3, was hat das? Ich glaube 6 GB pro Sekunde, oder? Ich glaube 3. Kommt davon, welches. 3, also 2, glaube ich. Ich glaube, ich habe 3 und 6. 3 und 6, ja, genau. Aber welches. Die 1 Terabyte, die kosten so 500 Euro, oder was? 200 hat die, glaube ich, gekostet. Glaube ich, haben wir noch. M.2S. PC-Publisher. 1 Terabyte. Kennst du PC-Publisher? Da 250 Euro. Ich auf Mind Factory. Eine SanDisk gibt's für 240. Aber das. Ich kann mal den Link schicken, wenn du willst. Ja, schick mal den Link rüber. Ach, da ist der Chat. Die kann ich ja in die Shownotes packen. Das hört sich voll cool an. Wie habe ich das unter Drive, glaube ich? Google Drive, achso. Google Drive. Weißt du, wie meine E-Mail-Adresse heißt? Meine neue. Wieso neue? Ja, ich habe eine neue gemacht für den Podcast. Ich will ja nicht, dass die alle auf meinen Dingsbums gehen. Auf mein normales. Sonst kriege ich so viele Heiratsanträge und das kann ich ja mal gar nicht. Wieso willst du keine Heiratsanträge? Ich habe halt so viele. Ich habe gerade geschaut, i7-6700K kostet gerade mal noch 333 Euro. Warte, ich will mal schauen, wie viel meiner kostet noch. Was? Ich habe, nee, warte, 2600K hast du gerade geschaut, oder? 6700K. Also der, wie ich dir erzählt habe, ich habe bloß eine 6700 also CPU. Warte, du hast 6700, ja genau, ja, wie viel... Lass mal schauen. Die kostet wahrscheinlich noch weniger. 300, oder? Ja, 300. Das kostet nur 50 Euro mehr, das K. Ja, ich hab's halt aus Versehen gekauft und mir ist erst irgendwie voll spät aufgefallen. Aber ich will jetzt dann noch upgraden jetzt irgendwie. 50 Euro! Das unlockt, ich weiß nicht, was du für einen Kühler drauf hast, aber so 30%. H80, irgendwas. Ah, oh, nice. Ich glaube, ich habe den H40 drauf. Ich liebe diese Hybrid Solutions, die sind echt nice. Dingsbums. Ja, wie viel kostet meiner? Ich habe den 2600K. Neu kostet der 400 Euro. Und benutzt kriegst du ihn für 150. Mhm. K, ja. Used, very good. Ah, da ist nur der Prozessor dabei. Der Schlingel gibt nicht mal einen Dingsbums mit dem Kühler mit. Also, den Kühler kannst du eh einheizen. Aha, hast du das verstanden? Einheizen, Kühler. Ja, ich habe es gestern erst wieder umgeändert, weil ich dann mit meinem Kumpel geredet habe. Nachdem wir ungefähr 3-4 Stunden Overwatch gespielt haben, hat der auf einmal so voll laut getan. Ohne Grund. Der hat noch den Standardkühler drin. Was? Der hatte noch den Standardkühler drin. Ich? Nein, er. Nein, also ich. Ja, keine Ahnung, was er für einen Kühler hat. Nein. Aber da habe ich halt dann die Einstellung geändert, ob wie viel gerade halt irgendwie schneller sein soll oder langsamer. Auf was geht dein Teil so hoch? Warte, ich schau mal kurz nach. Ich bin gerade nicht. Das finde ich so toll, weil. Ja. Bei Corsair Links kann man so gut anschauen, wenn sie es öffnen würde. Wie nennen wir eigentlich unsere Episode? Episode Talking of Shit, like every day. Ja, diese. Ey, M.2. Nee, nein. Also, Kurs sind jetzt auf ungefähr 43 Grad. Und was geht machst du? Was machst du im Hintergrund? Ich hab Skype offen, Overwatch offen, Corsair Link, Battle.net, okay. Teamspeak und Chrome. Und jetzt spielen wir Overwatch noch nebenbei. Oh mein Gott. Warte, wie ist, sehe ich bei meinem Netzwerk und bei Mac auf Activity Monitor mein Teil? Also ich habe ja Dingsbums, 4 echte und dann halt 8 virtuelle Kerne. Aber ich weiß immer noch nicht, was virtuelle machen, genau. Was? Weißt du das nicht? Soll ich dir mal erklären, wie das funktioniert? Ja, erklär mal. Also, du hast, wie viele Kerne hat deiner? Wahrscheinlich 4 und dann 8. 4 Kerne und dann 8, genau. Also, und dein Dingsbums, dein Windows-Dain, den du haltest, 8 Kerne. Ja, warte, kannst du mal kurz aufhören? Ich muss kurz aufs Klo. Ja, mach mal, geh mal kurz. Ich schau mal, ob ich eine coole Erklärung rausfinden kann. Mit deinem Bild. Ja, und wie ich weiß, ist, glaube ich, Simon noch Single. Also ich frage immer gleich, aber ich glaube, ich bei... Oh, was zu fragen? Simon ist, glaube ich, noch nicht vergeben. Also, er könnte ihm gerne mal eine Nachricht schreiben. Vielleicht gibt er sogar die E-Mail-Adresse mal her. Dann könnt ihr ihm auf jeden Fall mal einen Antrag machen und halt einfach nur mal ein bisschen mit dem Chat mal rausfinden, wie es so ist. Also, weil es ist. Der ist schon sehr, sehr, sehr tiefgründig, obwohl er jetzt nicht so aussieht. Und. Also, nichts gegen sein Aussehen. Also, ich bin jetzt auch nicht so der Schönste. Aber. Es ist sehr tiefgründig und man kann mit ihm sehr intellektuell wichtige Gespräche führen. Gut, ich mach gerade Werbung für dich, also für Partnersuche und so, okay? Ich hab so gesagt, du bist tiefgründig und man kann mit dir Gespräche führen. Und mit mir kann man keine Gespräche führen. Man kann dir vertrauen und sinnliche Abende verbringen. Stimmt schon, oder? Kann man schon so sagen. Nein, absolut nicht. Kann man mit dir keine sinnlichen Abende verbringen? Keine Ahnung, Oh mein Gott, ich Overwatch ist geil. Jetzt 60 Euro an. Damit kann man keine guten Gespräche führen. 60 Euro an Blizzard. Das ist einfach schlimm. Oh nein, Bastion, no, no Bastion. Wie würdest du eigentlich Overwatch in einem Teil, in einem Satz beschreiben? Spiel Bastion und gewinn. Oder töte einfach alles mit dem. Es ist so einfach. Es ist so richtig schrecklich. Ich meine, wenn du das hörst, so. Und dann weißt du gleich, Bastion kommt, springt auf dich drauf und macht seine Raketen überall hin. In welcher Zeit ist das denn? Setzt so. Keine Ahnung. Das ist eigentlich so aktuelle Zeit. Na, warte, wir können ja. Also, wir nennen unsere Episode K steht für Best. K steht für Super. Okay, so nennen wir unsere Episode. Ja, hört sich gut an. Weil K ist echt super. Ich vergebe dir, weil die sind echt schlecht so bezeichnet und so. Bei Nvidia weißt du ja, was du kriegst. Mit dir haben wir wenigstens eine gute Namensgebung. Welche Dings und welche Grafikkarte hast du eigentlich drin? 89 Ti. Ich weiß nicht, soll ich upgraden auf eine 1080? Na, mit einer 89, da kommst du ewig weit noch. Aber ja, 89 Ti ist gut, aber. Ich hole mir wahrscheinlich eine 10. Ich bin halt immer gern up to date mit allen Dingen. Aber ich weiß ja nicht, ob es sich die 1080 richtig lohnt, weil, also wie ich gehört habe, wie viel sie kostet. Natürlich, aber die soll echt. Die ist stärker als die Titan X. Titan X und sogar besser als eine. Ist besser. SLI 89. Hä? Warum? Die Founders Edition kostet 1200 Euro. Kann irgendwie nicht sein. Die willst du aber auch nicht. Nein, das ist die Standardteil. Die will ich auch nicht. Nee, Founders Edition ist wieder was anderes. Ja, das ist die Reference Card, nennen sie es jetzt. Aber die ist noch gar nicht draußen, oder? Wann kommt die 1080? Ich weiß nicht. Aber ich will die auch irgendwie nicht. Founders Edition. Release Dates. Schauen, die rauskommt. Nein, Bastion, jetzt kommt es schon wieder. Ja, wann kommt die denn raus? Oh, du Scheiße. DDR5X versus. Ja, aber mir ist doch egal. Geht doch, wann der Endkonsumer das bekommt. Was hast du eigentlich für eine Version von der? Hä? Von der 89? Also von wem ist das? Also es gibt ja, EVGL macht ja welche. Ich hab die von MSI. Also es gibt eine 1080. Für Mac? Warum für Mac? Ja, für Mac will auch upgraden. Die können ja upgraden im MacBook Pro. Oder? Ne, also in den großen halt. Nein, da passt es ja auch nicht mehr rein in die runde Mülltonne. Ne, es ist wieder was anderes, diese Mülltonne. Apple und Computer langsam. Ich glaube, die machen 50% ihres Gewinns vom iPhone. Lass mal nachschauen. Revenue Break, lass mal. Also. Hä, das geht eigentlich. Was ist denn das? Ah, 2007, ja, braucht keiner. Also, Das Bild packe ich jetzt auch mal in die Shownotes. Yo. Copy Image Address. iPhone macht 70% aus von Apples Gewinn. Klar, ich habe auch eins. Ich habe auch eins. Aber meinst du, ist cooler als deins? Das, nein, das ist noch das alte. Ich habe jetzt schon das S. Ja, ich habe auch das S. Aber nur das 5er. S. Aber ich hole mir vielleicht das 5 oder das iPhone SE. SE, ja. Das hat ein Kumpel von mir, aber... Doch, ich mag das große Display nicht. Er findet es gut, aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass es halt so gut sein wird. Oder so gut ist. Aber ich glaube, das hat den gleichen Prozessor wie das 6S, oder? Ja. Also es ist so von der Technik her, von dem Prozessor und so, ich glaub, ja, auf den gleichen Stand wie 6S. Aber es hat irgendwie ein paar andere Features, die halt fehlen, richtig. Lass mal schauen, was das für eine Kamera hat. Ich hasse Roadhog. Weil die Kamera ist so meistens bei Apple so mega voll viel spart. Und sich denken so, no, brauchen wir nicht. Zwölf Megapixel. Damn, son. Oh, das ist das gleiche wie das iPhone 6S, die Kamera. Oh, ist ja cool. Aber es hat diesen, benutzt eigentlich diesen komischen Retina Flash oder so, wie der heißt. Oh. Was, Retina? Ja, das halt so. Meinst du den 3D Touch? Nein, ja, das auch, aber es gibt ja diesen Flash, wenn du ein Selfie machst, dass das Display so hell wird. Nee. Also die machen Mac macht 12% und iPad macht 12% und Mac macht 9% aus. Hab ich mir ungefähr gedacht. Hm. Also floppt iPhone, dann sieht schlecht aus für Apple. Aber die haben eh so viel Geld. Die könnten noch Jahre damit. Aber mein Vater ist ja voll der Apple-Fan, also Fanboy da for life. Komm, wir schaffen's. Wir haben es nicht geschafft. Es gefällt. Warte, schau mal kurz dein Screen. Ich will mal sehen, wie du abkackst. Auf Skype. Komm, schaff, wir sind noch, nein, nicht Justice. Simon, schau mal kurz dein Screen mit mir auf Skype. Warte. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Oh. Wir sind jetzt schon seit fast einer Minute in Overtime. Damn. Weil Overtime hört genau dann auf, wenn du irgendwie gerade an der Mission dran bist. Aber wenn halt keiner mehr dran ist, dann geht die Overtime vorbei. Das heißt, Overtime so der... Ist man ein Stärker in Overtime? Overtime musst du halt einfach halten können. Also. Komm, wir schaffen's. Ja, wir haben gewonnen. Whoa. Richtig easy. Wir haben das schon so oft gemacht, dass wir in Overtime einfach die ganze Zeit geschafft haben, an dem Ding dran zu bleiben. Und also dann was? Zeig mal, ich will es mal sehen. Ich habe mir noch nicht so viel Videos drüber angeguckt. Ja, über Skype halt. Einstellungen. Siehst du jetzt was? Warte, lädt gerade. Ja, geht schon. Jetzt ist es gerade vorbei. Bisschen. Ah, Windows 10. Interesting. Oh, da kann man sogar eine Maus sehen. Ja, damn. Ich hab nichts gemacht! Ist ein bisschen laggy. Aber na, geht ja schon. Mein Upload-Speed ist halt nicht so perfekt. Was hast du denn für ein Upload-Speed? Nicht mal in MB? Ich weiß nicht, ich bin jetzt im WLAN drin. Also ich glaube, ich habe so, was weiß ich, 2 oder so vielleicht, oder 3. Das ist auch schon was. Ja. FPS, 60 FPS, 75 Grad. Nicht schlecht. Grafikkarte, ja. Ja, dem. Auf was spielst du? Welche Auflösung? Ich habe die Grafik auf normal gemacht, weil bei Ultra da ist sie dann fast bei 90. 90 Grad. Das ist auch nicht gerade perfekt, ja. Ich mag es auch nicht, wenn sie dann so laut ist. Ja, das ist auch. Ich habe überlegt, ob ich mir vielleicht eine wassergekühlte Grafikkarte hole, die man gibt's so einzeln halt einbauen kann. Gibt's sowas? Ja. Es ist so halt, wie du CPU-Kühler kaufen kannst. Man kann sich halt so Trays kaufen, die du dann halt montieren kannst, anstatt die Heatsinks, die draußen sind, normal. Okay. Man kann ja den Standard-Heatsink einfach wegtun. Ja, den kannst du runterschrauben und dann kannst du so eine Platte drauf tun, die dann das alles Wasser kühlen würde. Die dann halt gleich mit so einem, wie nennt sich das, Radiator verbunden ist. Ja. Meistens haben sie zwei Fans. Ja, reicht ja endlich. Oder Ich glaube, mein CPU hat nur einen, oder? Also zwei insgesamt. Also ich habe einen Kühler mit zwei Fans, einer vorne, einer hinten. Raus. Ich habe. Okay, was sind die Gegner? Da kommst du nicht durch. Ich kann schon mal schauen, welche Gegner das wir spielen müssen. Da kommt gleich eine Tracer raus. Kann man sich eigentlich den Overwatch in die Ecke legen? Also um die Ecke? Nein, man kann sich nicht legen. Stop the Payload, ist es dann eine Bombe, oder wahrscheinlich? Und da ist sie tot. Oh, damn. Alter, du gibst das Ding aber ganz schön. Hey, irgendwie ist mein Video weg. Warum ist mein Video weg? Fuck, Alter, was schießen die alle auf mich? Ich weiß nicht. Also, das ist ein Skispiel. Ja, ich weiß, es ist das Ziel vom Spiel, alle zu töten, aber trotzdem. Jetzt ist nur auf mich irgendwie. Ja, das ist Bastion. Das ist ein Turm. Er steht die ganze Zeit da und schießt. Also, warte, ist das ein Spieler oder ein Turret, das so automatisch schießt? Ich bin Challenger gerade. Das heißt, so der ganz normale Assault praktisch, oder? Ich hab gemisst meinen Rocket Launcher. Boah, ich hasse Paradier, automatischen Rocket Launcher einfach. Aber du siehst das Leben der anderen. Das ist ganz schön nice. Ja, du siehst ja auch so generell so ein bisschen. So durch Wände, so den Namen. Ja, also so Widowmaker, der rechte, der so unten rechts brennt. Ja. Yeah. Der Ulti ist, dass wir Wallhack haben alle. Okay. Das ist halt das Gute. Meiner, den sein Ulti ist, dass ich Aimbot hab. Aber fuck. Ja, ich kann, aber Leben ist eigentlich auch relativ nice, dass du das Leben dem vom anderen ziehst. Ich will sie mal meine Ulti. Und halt nicht. Die haben zwei Paras. Nein, das ist nicht dein Ernst. Jetzt habe ich Aimbot. Triple Kill. Ja, das ist natürlich dann extrem schwer. Wenn du. Es ist echt schwer, mit dem Ulti zu machen. Und Dingsbums, ich habe noch. Oh ja, stimmt, wir müssen jetzt da mal Photoshop machen. Muss man dann jetzt. Alter, wie ich dein Donald Trump-Teil gesehen habe, kein Scherz, 10 Minuten habe ich nur noch gelacht. Das war einfach viel zu geil. Deine Trump-Version. Also. Oh fuck, Alter. So, das funktioniert. Ja, sehr nice, sehr nice. Okay, das funktioniert. Mit. So, jetzt muss man Photoshop zeigen. Ach, das war ein Gegner. Ja, aber ja, der hat dich umgebracht. Ob das ein Gegner ist, das ist die Frage. Aber kann man bei Battlefield zum Beispiel ist es auch so, dass man manchmal nicht erkennt, ob es ein Freund oder ein Feind ist. Ja, der Typ ist an mir vorbeigelaufen, habe ich gedacht, ja, er tötet mich gerade nicht, also wird er irgendwie freundlich sein oder so. Vor allem im Hardcore-Modus ist es behindert dann. Gibt es da auch irgendeinen Hardcore-Modus, dass man schnell stirbt und halt keinen hat oder so hat? Nein. Oh nee, die waren alle auf dem Ding drauf. Scheiße. Aber jetzt habe ich mir eine Ulti, jetzt kann ich wieder reingehen, gut. Dings muss ich habe einen guten Flank. Ha? Aber Hitmarkers gibt's. Das ist schon mal nice. Hitmarker, ja. Warum, warum geben die dir Tipps? Keine Ahnung, die Tipps bringen eh nichts. Die bringen ungefähr gar nichts. Du sollst nicht im draußen rumlaufen. Wirklich, danke, Spiel. Aber die sterben relativ schnell, das ist ganz schön nice. Die. Das ist das, was ich manchmal an Call of Duty aufregt, dass man einfach 10 Minuten auf jemanden draufschießen muss, bis er endlich tot ist. Ja. Oh, das ist der Ulti. Ah, boah, die. Schon ein bisschen übertrieben. Wie? Ich glaube, das Spiel wäre mir fast zu hektisch. Also ich habe die Open Beta gespielt davon. Du? Ja. Wieso magst du denn das Spiel nicht? Ja, weil es halt so viele Sachen gibt, die man beachten muss, so viel ab. Ja, so viele auch nicht. Ja, so viel Upgrades und so viele verschiedene Charaktere, die so viel andere Sachen können. Ja, ich spiele auch nur den da. Ja, das heißt ja nichts, wenn man gut mit einem ist, aber du musst ja erstmal beachten und rausfinden, mit was du gut bist. Schwer ist es jetzt nicht. Muss ja sein, Tracer. Oh, shit. Zum Beispiel in Battlefield 3 gibt es auch so vier Typen. So Assault, dann Medic, dann Sniper und dann Zerstörer. Irgendwie so. Und das ist mir eigentlich auch schon zu viel, wenn du vierst. Du musst erstmal durch alle durchgehen, schauen, was der eine kann. Da kann der eine keinen Raketenwerfer nehmen. Der andere kann den Spawn tun und so weiter. Also, das finde ich an Call of Duty gut. Da gibt es nur einen Typ und der kann alles haben. Was ist die Gegner? Man kann sich schon so Klassen machen, oder? Also, wo? Ja, in deinem Spiel. Dass man halt verschiedene Startwaffen mal. Die sind halt vorgegeben, die Klassen. Meine ist zum Beispiel ein offensiver Spieler. Ja, aber da gibt es auch verschiedene Waffen, oder? Die man sich dann in Overwatch auswählen kann. Für den Spieler. Oder nicht? Nein. Du hast nur immer die eine Waffe, wenn du den spielst. Ich hasse diese Typen. Das unten in der Mitte ist dein Leben, oder das 46, 47? Nee, das ist meine Ulti, wann ich sie wieder hab. Ah, dann. Da kommt wieder eine Ulti. Upa. Ja. Ah, gehst aber ganz schön ab. Oh, fuck. Fuck. So. Schlimm ist, ich kann mit meinem Rechtsklick meinem Raketenwerfer selber töten. Ja, es gibt ungefähr bei allen Spielen, dass der Raketenwerfer dich tötet. Also. Ich glaube, ich kenne kein Spiel, wo dich deine eigenen Granaten und so dich selber umbringen. Außer halt. Wie, die haben jetzt Overtime? Nein. Okay, das hat eh nichts gebracht. Ich meine, wir haben gerade den ganzen Team-Kill gemacht. Alle waren tot von den Gegnern. Dann bekommen sie Overtime. Ohne Grund. Komm, bitte, ich play auf the game. Bitte. Ja, ich play auf the game. Oh. Ich hab was Gutes gemacht. Aber das war sogar das da. Da habe ich gar nichts gemacht eigentlich. Doch einen habe ich getötet. Also das ist nicht der Final Kill, oder? Sondern das ist das. Nein. Das ist der beste Moment halt, den man gemacht hat. Ey, du hast davor bei 3 Leute auf einmal umgebracht mit deinem. Ja, davor habe ich 3 Leute einmal so mit ja, genau. gemacht. Warum haben sie das nicht? Aber es ist nicht irgendwie besonders oder so. Das ist eigentlich viel besonders. Ich fand's viel geil. Aber hey, ich habe 23 Leute getötet. Nice, nice. So, jetzt zeig mal deine Photoshop-Teile. Also. Ich habe nur eins gemacht. Ich hatte so viele Gedanken, aber dann. Ich hab einfach voll viel schlechter rausgehauen. Ich muss, wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, ich helfe noch eine Lootbox. 8, 9. 9 habe ich. 9 Stücke, nicht schlecht, nicht schlecht. Die sind einfach, die sind aber schlecht. Also, nein. Okay, warte. Also ich habe noch einen anderen, der macht vielleicht auch mit in der nächsten Folge. Also das ist das Originale? Okay, ja. Das ist, was ich gefotoshoppt habe. Das ist nice, Alter. Das ist, keine Ahnung, die Qualität ist jetzt nicht besonders, aber. Ich meine, ich musste sogar noch da den Anzug unten hin photoshoppen. Warte, das war das Originale. Warte, wie hast du sie eigentlich entfernt, die andere? Ich habe da unten links Gras von oben genommen und nach unten getan. Also, dass sie halt nicht mehr da ist. Sonst hätte ich irgendwas machen müssen. Das ist so dass geil. Halt hier das, diese Haare und so alles weg sind. Das ist so geil. Warte, zeig noch mal her. Das ist echt nice. Das Original und da mit Trump. Das ist mir sogar die Idee gekommen, ich hätte eigentlich über mein Handy den Filter benutzen können und dann mir das Bild von Trump wieder schicken können. Und dann abfotografieren? Dann hätte ich den Filter gehabt. Das wäre eine Idee gewesen, aber auf die bin ich dann erst irgendwie heute in der Früh gekommen, hatte ich auch keine Lust mehr. Das hätte theoretisch funktioniert. Ja, also der ist richtig orange in der Fresse. warum wird das nicht so? Okay. Schicken wir die Judas später, oder? Ich weiß nicht, ich habe mich schon ein bisschen über Judas Profilbild lustig gemacht. Also ich glaube, sie mag mich eh nicht mehr so. Außerdem, ich habe ihr Profilbild gar nicht mehr. Ja, deswegen ja. von wem habe ich das wohl? Keine Ahnung. Sie sich dann auch fragen, wenn wir sie schicken. Ich finde das echt... Du doch meine Bildschirmübertragung werden. Zeig mir du doch mal deine. Okay, warte, wie mache ich das? Gibt ja auch einen Moment. Da unten auf das Plus in Skype und dann Bildschirm übertragen. Warte, aber wie kann ich dich sehen und meine Bilder gleichzeitig? Ich glaube das. Das wird eigentlich gleich im Skype-Bildschirm drin sein. Wirklich, okay, jetzt mal schauen. Plus. Share Screen. Sharing a window. Nein. Change Share Screen. Start. Siehst du es? Warte, das lade noch. Ja. Okay, bereit, original? Ja. Das erste, ich nenne es die Hitler-Liebhaber. Du hast meine Gesichter genommen. Natürlich habe ich meine Gesichter genommen. Oh mein Gott, das ist auch geil. Okay, nächste. Das nächste ist, warte, wie kann ich da runtergehen? Das ist nämlich. Das ist nicht ganz so gut, aber ist auch lustig. Face Black. Du hättest von den Typen das Gesicht spiegeln können. Facebook einfach ganz easy, also da. So, Gangster einfach mal. Das ist auch nicht schlecht. Eine Waffe in die Hand gefotoshoppt. Also das ist ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem Cropping irgendwie. Oder das Gesicht besser drin ist. Das hat aber nie funktioniert. Weil wir hätten einen Hoodie irgendwie ausschneiden müssen. Jetzt hat hast du noch eins, oder? Ja, keine Sorge. Sieh, das ist geil. Wieso nimmst du eigentlich die ganze Zeit Stockfotos her? Weil ich hab einfach, was habe ich, Gangster Hacker irgendwie so habe ich eingegeben. Okay, ja, das haben wir noch. Das habe ich Juice Cream genannt. Also, bisschen Rage hier in den. Dann, was haben wir als nächstes? Ah, You in the Bomb. Das. Okay. Was? Das ist lustig. Und dann. Ein Tech-Helikopter. Wieso? Warum nicht? Ein Apache-Helikopter. Keine Ahnung. Okay, was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Also eigentlich der... Man macht Christi-Bilder, oder? Was über... Ja, keine Ahnung. Macht der jetzt mit, oder? Der Chris? Ja, ich weiß nicht. Aber dann... Erstmal fragen, ob er schon was hat, oder so. Dann... Also mir gefällt das Adolf Kiss eigentlich am besten. So. Das, ja, das ist auch mein... Das ist einfach geil. Ja. Ich habe sie halt auch schwarz-weiß genommen, weil sonst, das hat schon ja, komisch... Ja, das ist Filter, ey. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde da an den Farben... Ja, du hast mir ja gesagt, hast mir auch gesagt, dass das nicht gedauert hat. Richtig echt, übel. Das hat echt, das war echt schlimm. Schau, hier ist unser super Aufnahmeprogramm. Ja. Oh. Also. Ist das OBS? Ja, ja. Ah. Das ist halt so cool. Das ist halt so cool am Mac, dass du so ganz viele Fenster nebeneinander hast. Kann ich auch haben. Ja, was ist. Bei Bildschirmen verteilt. Wow. Ja, ich habe auch zwei Bildschirme. Also jetzt. Ja, ich. Also, das ist der sehr cool und. Das, ich weiß nicht, das habe ich nicht besser hinbekommen. Da hättest du vielleicht das Gesicht auch kleiner machen können oder so. Oder dann halt den Hoodie ausschneiden oder so, wie das Gesicht halt ist und das einfügen. Aber das Problem ist halt, wenn ich halt... Hier war halt nichts mehr. Hier ist ja dann ihr Gesicht. Wie heißt sie eigentlich, die andere? Lena. Lena. Dann wär, das hier, war die eine da ohne Dirndl. Ja, Ju hatte auch kein Dirndl an. Also, ja, die, wer hat nie eins an. Nur Ju eigentlich. Nee, Ju hatte keins an. Nur Niki die, hatte eins. Okay. Niki hatte eins. Ja, weil Niki hier, hat ja auch eins, oder? Ja, weil hier wird dann ihr Gesicht gekommen. Und wenn ich. Und ihren Körper konnte ich auch nicht benutzen, weil da war die andere dann auch drin. Also es hat irgendwie nicht funktioniert. Hat sie eigentlich nur ein neues Profilbild jetzt oder immer noch das? Ich weiß es nicht, warte, ich schau mal kurz. Aber nach. Das ist echt schlimm geworden. Also. Mein Kollege geworden. Warte, ich kann es dir kennen. Was ist das? BMW. Ist es deins? Oder von Nein, anderen? Aber mein Kollege hat einen BMW. Muss er gleich Fotos davon machen. Ja, Digga. Es ist halt nur ein Leasingwagen, weil über Azubi-Leasing könnte ich eigentlich auch machen, bekommt man den halt voll billig. Get hard. Das ist das von Chris. Das Profil wäre auch nicht schlecht. Hat der, Happy. Soll ich das auch? Ich weiß nicht, wie ich das in die Shownotes kriegen soll. Warte, ich könnte hier. Ah. Ich könnte mit Chrome. Ja, nee, Ju hat immer noch das gleiche. Hey, wir könnten eigentlich das von Niki auch benutzen. Aber was hat Niki für eins? Mit Ju drauf. Ist es immer noch das ganz alte? Ja. Ah, das, ja, da könnten wir schon was machen. Mir fällt aber dazu echt nichts ein. Warte, ich hol's mal. Das ist spontan jetzt eigentlich nicht. Also das deins, ich weiß nicht, du stehst irgendwie so neben den Leuten, was ist da los? Meine, die waren so... Boah, ey, ich will auch WhatsApp so über Webpop. Hä, wie geht denn das? Ich meine, hey, ich weiß, es geht mit Android, aber... Das geht mit iPhone auch, Shaya, ich zeig's dir mal, okay? Also du... web.whatsapp.com muss man da ja, gehen. Geh mal rein. Warte, sehe ich eigentlich noch deinen... Gib mir mal deinen Bildschirm nochmal. Oh Gott. Und dann, dann gehst du auf deinem Handy... Oh, ich muss extra auswählen, welchen Bildschirm ich starten will. Und welchen dann gehst du hier und dein Teil und dann unter Einstellungen und dann gibt es das und Teil, das heißt WhatsApp Web. Yeah. Achso, und dann muss ich den QR-Code. Und dann scannst und das geht echt schnell und dann. Ja, habe ich gerade geweckt, ich habe nicht mal gesehen, ob ich drauf bin oder nicht. Ja, das ist nice. Das ist so geil und du tippst halt so schnell. Ja, gibt es da irgendwelche speziellen Dinge? Wie okay, zum Beispiel den Hintergrund tut es nicht gleich machen. Nein, aber mir ist der Hintergrund auch irgendwie so egal. Also. Mir nicht, ich will irgendwie meinen anderen Hintergrund. Nein. Ich meine, warte. Fick dich, ich will jetzt keine scheiß Aktualisierung. Warte, dein Profilbild, von dem bin ich auch nicht so überzeugt irgendwie. Du stehst so daneben. Was habe ich für eins? Ja, das mit den zwei, die daneben dir stehen. Ich bin nicht gut in Fotos machen. Ja, ich bin einfach. Weiß ich nicht. Das von der. Kopf weiter links. Das von der Gruppe ist natürlich sexy. Von abgeschniedelt auf. Das ist natürlich nice. Ey, ich habe mir schon überlegt, so. Also, ich habe mir schon gedacht, ja. Hey, was macht ihr da eigentlich am Tag nach der Dulta? Finde ich scheiße. Wir haben so viel Scheiße gemacht. Oh, ja, ich habe es gemerkt. Deine Haare waren auf einmal weg. Meine. Das ist. Warte, siehst du mein Bildschirm noch? Schauen, oder? Nee. Nein. Na egal. Warte, was wollte ich jetzt machen? Kann ich dir denn eigentlich so über den Computer Dateien schicken? Ja, schick mir mal irgendwas. Hab mal irgendwas. Ja, ich meine, da kannst du mir die Bilder so schicken über WhatsApp-Web. Die was? Die, Photoshops? Deine. Ja. Documents. Oh, da kann ich Use Profilbild anschauen. Ja, glaube ich, geht sogar. Kann ich da mehr drauf anschauen? Ich kann den Chat löschen. Oh, Gangster. Oh, shit. Projekte, Podcasts, Foto-Battle. Oh, nee, Dokumente geht nicht, muss ich. Ich meine, Nicoles Bild. Soll ich dir auch noch das Original-Profilbild mal mitschicken? Nee, hast du ja schon. Welches? Von you. Von you. Doesn't support the type of image. Hä? Das ist doch JPEG, oder? Vielleicht macht's nur PNG. Nein, kann nicht sein. Wir könnten das von der Lena da machen, gell? Was hat sie für eins? Ups. You attack, open. Genau, WhatsApp doesn't support. Ich habe das Gefühl, Lena hat so crazy Augen irgendwie. Of image or video you tried adding. Trying a different one. Siehst du das? Warte. Ja, das funktioniert. Nochmal. Ah, das ist schon. Ah, das ist schon komisch. Warte, ich warte, da könnten wir da User wieder einfügen. Okay, lass mal weiter schauen. Muss ich sie jetzt einzeln hinzufügen, alle? Ist ja nicht dein Ernst. Wo geht denn das? Ich jetzt. Hey, irgendeins geht nicht. JPEG? Das sind alle JPEGs. Ich schick dir mal alle. Aber ich find's viel cooler, wie wir es jetzt gemacht haben, so live. Das ist viel nicer. Ja, das ist schön. Sonst kann man sich da vorstellen, den Arsch ablachen. Meine. Ja, bis ich gemacht habe, ja, scheiße. Ja. Kann ich da auch Sprachnachrichten anhören? Also das geht nicht, warum geht das nicht? Ich kann Sprachnachrichten ja abhören. Hammer! Damn, also ich irgendwie gehen nicht alle, aber ich hab dir jetzt mal ein paar geschickt. Wieso kann ich mein Bild nicht runterladen? Welches Bild nicht? Ich hab Fotos bekommen. Ja. Das ist so nice geworden. Facewap, ich weiß nicht. Ich weiß, bisschen unkreativ, einfach so einen Facewap zu machen. Aber. Du hättest Yu irgendwie drehen müssen und sie auch irgendwie. Also das ist halt sie so rüberkissen. Ja, so ja, rüber. I know. Das hätte halt noch sein müssen, weil so sieht es irgendwie komisch aus. Das hätte, wirklich? Ja. Ich kann das Bild nicht runterladen. Doch, natürlich. Nein, hier, ich meine, schau auf meine Bildschirmübertragung. Ja, warte, ich bin jetzt drüben, ja. Dieses Bild, das will ich hier ja, runterladen. Ja, dann drück erst drauf, drück drauf. Ich drück drauf. Ja, ich höre, dass du drauf drückst, danke. Bitte. Da habe ich so ein schönes Bild gemacht, nachdem ich geduscht habe. Von dir selber? Ja, von mir selber. Das will ich sehen. Nee, kann sein, dass euer Gespräch etwas einseitig ist. Warte, kann ich es die Webcam halten? Ja. Ich habe eine super sexy kurze Hose an mit Wollsocken. Jetzt kommt's. Und eine kurze Hose. Hey, ist leider jetzt runter. Jetzt kommt's. Nein, mein Bein hat voll sexy ausgesehen. Aber das ist schon ziemlich geil. Nein, da waren keine Haare. Da, wunderschön. Ich weiß nicht, seid ihr irgendwie so hoffentlich zusammen oder schickst du generell Mädchen so Bilder von dir in kurzen Hosen? Ich ärgere sie gerne. Oha, oha, voll geil. Warte, nein, das wollte ich nicht runterladen. Obwohl doch, weil dann kann ich es so machen. Die Namensgebung. Was ja das Coole daran ist. Die Namensgebung ist voll behindert. Wie kann man das drehen? Oh. Da oben, oder? Passt schon. Wenn du es umdrehst, dann sieht es halt noch geiler aus. Dann sieht es so wie ein Nachthimmel aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Boah, wie geil. Das sieht. Und dann habe ich hier noch ein anderes geschickt. Oh, das ist cool. Das ist. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Da steht Kant. Da steht Kant. Da nein, drin. Kann man nicht sehen. Ich schick's mal in WhatsApp, ja. Vielleicht kannst du es da lesen. Nee, ist geil. Ich hätte so geschickt, aber habe ich ja geschrieben. Zoom mal in die Sonne rein, so Herzchenaugen. Ich war's. Ja. Das ist fies. Das ist fies. Sie weiß, was ich witzig mache. Das macht man aber nicht. Ich mache aber Witze über sie, weil sie ein Witz ist. Oh, damn. Aber das zum Beispiel, sie sagt, ich bin nicht lustig. Warte, steht bei mir jetzt Typing da nicht, oder? Wo, wenn du jetzt im Ding schreibst? Nicht, oder? Nö, nein. Okay, so. Also, weil, du schreibst gerade am Computer, aber. Nein, ich schreibe gerade nichts. Ich habe nur den Cursor drauf, dass er blinkt. Schreib mal kurz irgendwas in den. In Web. Ja. Wer jetzt steht, schreiben da. Okay. Warte, ich hab's dir geschickt. Vielleicht kannst du sie jetzt erkennen. Warte, ich schau mal kurz an. What the fuck? Ich lade es erstmal runter. WhatsApp Image. Ja. Mega sexy. Ja. Also man, wenn man es weiß, dass es da ist, dann sieht man es. Ja, wenn man schreibt, du mal in die Sonne rein. Dann ist es sie rein oder so. Tant. Aber man sieht es, man darf nicht ganz reinzoomen. Aber es ist natürlich schwer, so ein. Ist natürlich schwer, so ein gutes Mittelmaß zwischen man sieht es, wenn man reinzoomt, aber man sieht es nicht, wenn man es so kriegt, zu finden. Das ist natürlich schwer. So sexy, Mann. Warte, so. Wir dürfen halt die Bilder, wo man nicht ihre Gesichter sieht, die können wir in die Shownotes tun. Ja, das geht voll. Wir müssen ja nicht alles in die Shownotes reinpacken. Wir tun die. Wieso habe ich mein WhatsApp-Ding offen, wenn es jeder. Was ist? Was denn? Was mit deinem WhatsApp-Ding offen? Ich höre dich nicht mehr. Hallo, hörst du mich noch? Ich habe mich gemutet. Also, jetzt, okay. Das können ja alle lesen eigentlich, die das dann anschauen würden. Ich habe nicht drauf geschaut. Ich war auf einem anderen Bildschirm. Was sollte ich jetzt nachschauen? Fuck, jetzt hatte ich bekomme ich da dann eigentlich Benachrichtigungen, wenn ja. Mir schreibt? Aber muss ich dafür Chrome offen haben, oder? Nee, nicht mal. Ich weiß nicht. Schreib mir mal was. Ich weiß nicht, wie gut es auf Windows funktioniert, aber auf Mac funktioniert es halt echt nice. Also du kannst auf dem Desktop sein und dann kriegst du auf der Seite so ein kleines Pop-up. Nee, ich bekomme keine Benachrichtigung. Hörst du was? So ein Ding. Nee, aber wenn ich in Chrome gehe, dann kommt unten rechts so ein Ding, dass ich halt eine Nachricht habe wahrscheinlich. Also, Hoffe ich mal. Oder auch nicht. Da muss ich in web.whatsapp.com sein. Ich weiß, naja, bei Mac funktioniert es relativ gut. Da kriegst du auch so ein Ding, so eine Benachrichtigung. Er macht eigentlich nichts, wenn ich es an der Seite offen habe. Ja, bei zwei Bildschirmen geht es auch. Ja. Oh, der rechte Bildschirm ist schon so voll mit Steam, Freundesliste, Battle.net, Chats, Teamspeak. Hä, was hast du Battle.net drin? Ja, für Overwatch. Stimmt, das funktioniert ja nicht mit Steam, oder? Nein. Blizzard ist ja ganz eigen. Das finde ich dumm. Finde ich auch gut so. Warum denn? Ja, es ist wichtig, dass Spiele-Dinge ihr eigenes Ding auch haben. Nein, finde ich nicht. Ja, manchmal nervt es, manchmal nicht. Zum Beispiel Battlefield hat ja auch irgendwie so gemacht, dass man es über online starten kann. Das fände ich voll behindert. Ich finde, das ging irgendwie gar nicht. Wo habe ich jetzt irgendwas? Also. Kann ich eigentlich einen Ordner sharen? Ich weiß es nicht. Ja, kann ich. Ah, ist ja schön. Copy. Ich habe eine Nachricht bekommen, aber sie scheint zu gehen. Ich habe geschrieben. Ich kriege halt so ein Ding, ich halt, wenn jemand mir Nachricht schreibt. Sandra nimmt Audio auf. Ich gehe mal besser aus WhatsApp raus. Weil das Problem ist, du stehst halt immer da, dass du online bist. Und dann. Oh mein Gott. Dann bist du gearscht. So was, wenn ich das jetzt im neuen. Das finde ich halt so cool bei Apple, wenn du halt Command und dann Space drückst, dann hast du halt so eine Suchfunktion, wo du so ganz schnell ein ganzes System durchsuchen kannst. Und das ist, ich benutze das eigentlich nur noch, um Sachen zu starten. Also es gibt auch so ein komisches, warte, ich share mal mein Screen kurz. So, komm. Ist mir eigentlich spiegelverkehrt auf deinem Bildschirm? Siehst du mein Screen? Achso, ja, das siehst du mein Screen. Siehst, also bei mir kann man es halt so machen, dass man wie so bei. Ah, jetzt kommt der. Wie so bei iPhone hier die ganzen Sachen ziehen. Siehst du das? Und dann gibt es halt so, du kannst halt mit Command, Space so suchen und dann kannst du ungefähr alles durchsuchen dann. So wie Windows F, Windows R meine ich. Skype. Ja, du kannst zum Beispiel auch, du kannst zum Beispiel auch Textdateien durchsuchen, das ist so krank. Also ich habe den Chatverlauf, den speichere ich immer, zum Beispiel mit You oder so. Ja. Und zum Beispiel, wir schreiben ja halt, dass sie Polen ist. Jetzt wenn ich zum Beispiel Polen eingebe, finde ich das in unserem Chat drin. Nice. Das ist so nice. Ehefrau. Man aber ich glaube nicht nur Herzen, obwohl. Warte, du wieder rum. Wieso speicherst du den Chatverlauf? Ich speichere das ist von, voll creepy ich eigentlich. Speichere von allen. Nein, ich speichere von allen Chatverlauf. Das macht ihr automatisch über iCloud. Achso, stimmt. Also stimmt. Ja, weil ich mir immer zu dem Chatverlauf stimmt. So, use Chatverlauf. Oh, wie geil. Oh ja. Nee, so prank jetzt nicht. Nee, das ist es auch nicht. Ah, das ist schon. Ja, ich muss. Warte, wie findest du eigentlich unser Logo? Warte, ich muss mal schauen. Also, ich habe unseren Podcast einfach mal Zauberwürfel genannt, wenn das so klar mit dir geht, okay? Wieso Zauberwürfel? Weiß ich, weil der auch immer anders ist und voll random ist. Ja, genau. Und. Also ich habe uns mal, just for fun, habe ich uns mal bei iTunes registriert. Welche? Nein! No. Hast du den selbst gelöst mal? Natürlich. Wie sehe ich aus, dass ich ihn nur kaufe und dann hinstelle? Ja. Eigentlich schon. Hätte ich gemacht, aber ich kann ihn lösen. Okay, Chef, wenn du jetzt in iTunes Store gehst, und dann, ja, hat es langsam. Und dann Zauberwürfel eingibst. Tada! Das sind wir. Jetzt warte mal. Schau mal, ob es für dir geht. Müssen wir dir nicht auch gehen. Und wir haben sogar einen Twitter-Account, weil... Warum nicht? Wieso? Alter! Ja, ich habe schon so viele Dinge und ich weiß davon nichts. Jetzt, ich führe dich doch jetzt gerade ein. Weil ich saß halt gestern so da und so, ich hatte eben noch keine Lust, auf Facebook-Account zu machen, weil... Ich weiß nicht. Ich habe Twitter nicht mal. Ich mag Twitter echt nicht. Ja, du musst es ja auch nicht. Wie heißt ich da? CB Podcast, glaube ich. Dabei ist ein CB Podcast. Oh, sexy. Oh ja, CB Podcast. Ja. Zauberwürfel Hashtag CB Podcast. Wir haben schon einen Follower. Ehrlich, ja. Ich habe mir selber geschrieben. Gibt es den Podcast auf iTunes? Das ist dein Ernst. Ja, gibt es. Florian Toronto. Ich habe mir selber. Kann ich eigentlich den Link dazu aufrufen? Oh, so machen wir Self-Promotion. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warte, ich muss es eigentlich auch noch in unseren Profil reinschreiben. Dingsbums, Profil bearbeiten. Ich habe noch kurz, ich habe noch kein cooles Header-Profilbild gefunden. Ich weiß nicht. Ach, dann suche ich irgendwas Gutes. Ja, das sind iTunes, Doppelpunkt, zack. Und auf Soundcloud, zack. Okay, sehr schön. Description ist zu lang, willst du mich verändern? Änderung speichern. Maximal 160 Zeichen. Dann, das werden ja wahrscheinlich alle iTunes haben. Oder ist denn ah, fuck, wie heißt unser ASS-Feed? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Scheiße. Ich hab so ein nices Programm, das speichert deine ganzen Dingsbums, deine ganzen letzten Sachen, die du auf dem Teil hattest. Browserverlauf oder was? Nee, an deinem Clipboard. Achso. Ja, ich kenne mich mit iOS gar nicht aus. Das ist nicht iOS. Ah, okay. Das müssen wir noch besser gestalten, die Seite. Sowas tue ich nicht. Ja, ich kann schon machen. Warum ist es zu lang? Bereit? Der würfelige Podcast rund um alles. Damn. Krüger. Ja? Der würfelige Podcast rund um alles. Verstehst du den Witz? Ha. Ah, okay, egal. Oh mein Gott. Okay, ich weiß nicht, wie man... Die Jugend gehört die Zukunft. Was? Ich habe mal bei Hart aber fair mit diskutiert, um mehr Follower zu kriegen. Aha. Ja, du musst halt einfach mitdiskutieren, einfach irgendwas schreiben. Nein, ich will das nicht. Ja, okay, dann schreib ich. Du bist dieser Promotion-Star hier. Das machst du ganz alleine. Ein Follower. Ich bin da kein Profi darin. Herr Daniel Traber folgt uns jetzt schon. Sexy, gell? Lass mal schauen. Ja, ich sehe gerade nichts. Der folgt uns auf. Ist das ein Kumpel von dir? Nein, ich kenne den nicht. Born to be alive. Aber der folgt uns jetzt auf Twitter. Er ist schon ein Follower. Super. Sau geil. Was sagt man in Deutschland? Ich kann nicht, wo? Ich darf nicht. Das hat keine Ahnung. Ist es gar nicht. Du musst. Naja. Und ich wollte vorhin, hat meine Mutter gesagt, komm, lass uns Steuererklärung machen. Stimmt, du wirst ja schon eine Steuererklärung machen. Ja, dann wollten wir sie machen, aber jetzt brauche ich noch ein Papier, das ich holen muss nächste Woche. Ich habe keinen Bock, Steuererklärung zu machen. Ich will nicht alt sein. Ich bin schon alt. Aber es gibt doch voll die einfachen Programme, die das so für dich handeln. Die kosten aber so viel. Ja, oh, Ich meine, ich habe jetzt nicht viel auszufüllen. Es geht eigentlich nur um die Lohnsteuer, die ich in meinem, wo ich da bei BMW gearbeitet habe, in der. Also. Ja, jetzt geh weg mit dem Ding. Ich rate dir ab, diese Seite zu benutzen, weil diese Seite. Das ist halt die beste Seite einfach. Nee, aber die solltest du nicht benutzen. Wieso nicht? Ja, das ist illegal. Und die Softwareindustrie. Der packt dich mal auch in die Shownotes. Und die Softwareindustrie, die braucht das Geld. Und vor allem die Filmindustrie. Ja, what the fuck? Jetzt ist es noch in den Podcast-Ding rein. Ja, warum nicht? Ich benutze den Link. Ja. Gib mir gerne noch den Download-Link zu BitTorrent oder wie es heißt. Ah ja, stimmt. Der Pirate Bay. Ich tue noch zu einer Anleitung. Ich benutze eine Anleitung. gute Idee. How to use the Pirate Bay YouTube. Ja, who else? Was benutzt du? DuckDuckGo? What? Was benutze ich? Ich bin Oprah und dann. Jetzt, was für die dumme Extension da? Yahoo. Using the Pirate. Sollen wir das Video hinzufügen? Nee. Aber das ist so ein gay Video, wo jemand was reinschreibt. Nee. WikiHow. Ah, die sind ganz cool. Aber es ist auf Englisch. Es gibt wirklich ein WikiHow für Pirate Bay. Es gibt. WikiHow ist eigentlich echt geil. Kennst du WikiHow schon, oder? Ja, ja. Die machen echt gute Sachen. Okay, warte, geh mal früher ins Bett. Ich? Ja. Ich bin schon um 12:30 ins Bett gegangen. Ich glaube, ja, ich auch ungefähr. Wann bist du aufgestanden? Schau, ich bin auch mal wieder früher aufgestanden. Nee, ich stehe halt zu spät, ich stehe halt dann um 11 oder so auf. Ich bin schon um 9 wach gewesen oder früher sogar schon. Ja, da musst du dann wieder dich umdrehen und weiter schlafen. Ich war im Fitnessstudio. Oh, Fitnessstudio. Zeig mal, was hast du denn so? Den hier. Mandy, warum was? Wie viel zahlst du im Monat? Oder hast du so eine. 20 Euro. Was da alles dabei? Schwimmbad, Sauna. Getränke kostenlos. Trainieren halt an allen Geräten. Hier, ich mache jetzt eine Promotion für den XS Energy Drink. Wildberry Blast. Pöllinger Orange Limonade. So. Ah, wow, das ist gut. Ja, Pirate Bay, also ich hole mir normalerweise auch keine Software von Pirate Bay, außer halt so ganz alte Spiele. Alte Spiele? Oh. Zum Beispiel letztens, ich habe früher echt mal Age of Empire, ich hatte das früher mal, Age of Empire 2. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo die CD ist. Und deshalb habe ich mir von Pirate Bay nochmal geholt. Also. Mit mir geballt, weil wir Pirate Bay angeben und so. Nein, nicht benutzen. Soll ich es nochmal unterstreichen? Nein. So. Und dann noch mit Rot. So, sehr schön. Okay. Also es gibt auch voll viele legale Sachen unter Pirate Bay. Ja, klar. Also was kann man... Man kann zum Beispiel Animal Pictures runterladen. Ich kann nicht mehr enden. Ja, man versteht. Mal schauen, was es Animal Pictures gibt. Oh. Junge! Okay, nein. Das lässt du jetzt nicht runter. Der hat nur einen Seeder. Einmal ich später. Nein, ich hätte Was gibt's für Scheiße im Internet? Das ist immer noch so schrecklich. Legale Videos. Ich hab's immer gesehen. Was ist los? Was ist los mit den Leuten? Legal Porno, da legal. Hier steht legal da. Das ja, ist ein, legal, ist runterzuziehen. Ein Seeder. Oh mein Gott. Warte, ich will mal schauen, wie viel dem einigen, wo ich benutzt habe, wie viel Seeder es da gibt. Sag mal, was war das? Oder was hast du? After Effects. Kein Kane West Music Videos gibt's. Top. Warte, von wem habe ich es noch runtergenommen? Von Ching Liu. Es gibt 44 Seeder, einer davon bin ich. Fuck yeah. Wirklich, siehst du? Sehr nice. Ja, Ich habe es nicht auf Autostart. Ich meine, ich muss es nur anlassen, dann bin ich ja ein Seeder. Warte, ich muss schon was ich untergraden. Ich glaube, ich sehe gerade gar nichts, oder? Nee. Oder? Der Virgin habe ich mir, den Film habe ich mir geholt. Aber da. Jetzt löschst du es auch noch, dann wärst du ein potenzieller Seeder dafür. Nein, der ist nicht mehr auf der Download-Location. Oh Mann. Der habe ich schon. Warum hat sie auch diesen Teil drauf? Ja, lass mal schauen, was die meistgesiedelten Sachen sind. Applications. Games ist bestimmt. Hey, Grand Theft Auto 5. Ja, ist klar. 1700. Lego Marvels 1500 Seeder. What the fuck? Für nicht weiß, was das ist, das sind die Leute, die es hochladen. So was? Seeder. Ja, ich weiß was. Nee, das sind die, die es runterladen und dann halt noch drauf haben. Doch, die es halt dann noch drauf haben. Und wieder hochladen. Dann, ja, genau. Die sind halt dann so ein Teil-Download-Typ. Nein, ja. Nein, Seeder sind die schon fertig und immer noch hochladen. Ja. Die halt dann als so Download-Stelle sind. Ja, stimmt. Also ja, machst du den Download schneller für andere Leute, wenn du es einfach da lässt und nicht runter. Ja, ich hatte mal einen Seed-Server, der ich hatte so eine Zotac-Box und die hat nur Sachen geseedet. Company of Heroes, Doom, SimCity. Bus-Simulator. Was ist denn? 2016 auf 519. Was ist denn 60 Seconds? Was ist das? Google es doch lieber und lad's nicht runter. Gucken wir mal. Nuclear. Hä? Nee. Irgendwas mit Nuke und Apocalypse. Aha. Ja, ich weiß nicht, wieso das, wie viel hat es 602 Seeder hat, aber wird schon einen Grund haben. Driver, Far Cry 2. Far Cry 3 ist immer noch mein Lieblingsspiel. Gary's Mods. Aber ist Gary's Mod nicht fast frei oder voll billig? Keine Ahnung, ich schau mal nach. Schau mal. Shop. Also ich hab Gary's Mod. Deswegen, sollte ich ja eigentlich wieder spielen. 10 Euro. Also. Das, also. 10 Euro, das kann man schon mal so ein bisschen so locker machen. Angry Birds Star Wars, was? Gibt's das auch für PC? I don't know. Sieht's ist aus? Ist Gary's Mod eigentlich von Valve, nicht, oder? Nochmal, was ist von Valve? Gary's Mod denn nicht von Valve. Von wem ist denn das? Das ist doch ein Add-on für Half-Life, oder? Ich weiß es nicht. Also es basiert auf jeden Fall stark auf Half-Life 2, weil du brauchst Half-Life 2, um es zu spielen zu können. Auf Photoshop 2000 Seeder. lädst du dir eigentlich die direkt runter oder benutzt du einen VPN oder Proxy? Ich lade die direkt runter. Ich habe schon mal. Du machst es selten eigentlich. Ich habe schon mal. Versuchst halt so wenig wie möglich zu machen. Ich habe schon eine Abmahnung bekommen, weil ich Ding zum Musik runtergeladen habe. Ja, Musik mache ich eh ganz anders. Da bin mir das viel zu kompliziert. Da habe ich Spotify. Ich habe mein falsch überredet, Spotify zu holen. Und ich glaube, das kostet so 15 Euro im Monat und dann hat die ganze Familie Spotify. Kennst du das Spiel Who's Your Daddy? Nee. Ist das kostet spielt das spielt einer einen Vater? Einer den Vater und einer das Baby und das Baby muss schauen, dass es sich selber umbringt. Der Vater muss schauen, dass das Baby nicht stirbt. Was? Gibt es das online zu spielen oder? Ja, ich glaube schon. Das ist seit kurzem auf Steam von der Green List oder wie das heißt, runtergekommen. Da. Who's your das dad? Das ist das letzte offizielle Spiel ist. What the fuck ist das? Hä? Ich muss dir dann noch ein anderes cooles Spiel zeigen. Das ist Do your job, utilize your knowledge. Okay, da viel. Nee, ist das nicht. Nee. Okay, Musst du auf Steam nachschauen. Don't cheat your pants. Das ist so geil. Und damit kommt nix. Oh doch. Ja. Also, du darfst dir halt nicht in die Hose machen. Scheiße. Wow, wie unerwartet. Also, ich brauche Chrome dazu. Chrome. Benutzt du Chrome nicht so? Nein, nicht erstanden. Wow. Also, das ist halt so ein Textteil und du darfst ja nicht in die Hose machen. Da. Und dann halt. Das ist jetzt irgendwie gruselig oder so. Nein. Und du hast 40 Sekunden Zeit und dann kannst du zum Beispiel sagen, go und der weiß ja nicht. Zum Beispiel Open Door kannst du halt machen und das weiß er nicht. Du kannst zum Beispiel Pull Door machen. Dann kann er das Teil aufziehen und so weiter. Und dann hast du dann zum Go Toilette zum Beispiel, da musst du halt Bathroom machen, glaube ich. Oh, du Bath. Ah, scheiße. Okay. Also, What the das fuck? Hat voll lang gedauert. Jetzt, das tue ich auch mal in die Show Notes. Soll ich mal soll ich dir mal verraten, wie man es löst oder nicht? Nee, verrat's mir mal nicht. Verrat's mir nicht, okay. Soll ich dir mal auch den Link schicken? Ja, schicke mir mal in Skype. Warte, ich schau mal deinen Screen. Ich will mal schauen, wie gut du schaffst. Mein Bruder hat so, ich glaube, so in 10 Minuten oder so geschafft. Also es gibt mehrere Arten, das zu lösen, natürlich. Oh, das ist ein Sound. Ja. Instructions to start, type play, to view achievements, awards. Okay. Das schreibe ich jetzt da, play. Und du hast oben 40 Sekunden Zeit. Oh. Oh. Man. Ajam, Johann. Oh. Ja, wenn du Shit rein, schreibst dann Shit. Also wenn ich eingib Shit, oh, okay. Shit, dann scheißt du dich in die Hosen. Play. Play, okay. Also, Pull Door, das... Pull Also man ist so ein blaues Manschgal und ein bisschen fett und steht so neben der Tür. Und da muss man halt durch seinen... Durch seine Schrift, wie kann man seine Hosen runterlassen? Hä? How to pants. Ja, wie würde man das machen? You are running out of time. 15 Sekunden noch. Unzip pants. I don't know how to pants. What the fuck? Oh my god, let's dig inside to something. Play. Oh. Ich kann mal Play eingeben. Okay. Pull door. Also das ist schon sehr spartanisch eingerichtet. Fans. Also das gibt's glaube ich nicht auf Deutsch, das Spiel. Du. Ich vertipp mich die ganze Zeit. Bathroom. Ja, du kannst typen. Shit. Nein! Fuck! Ich muss die Wand ziehen. Ja. So close. Oh and yet okay, so also nochmal. Play. Pull door. Muss ich erst die Hose runterziehen? Oh, warte, das muss ich erst herausfinden. Schau mal, ja, also ich sag dir nichts. Into bathroom. Geht's nicht nur into bathroom, dachte ich. Muss man walk into bathroom schreiben? Ja, walk into bathroom. Move bathroom, geht das nicht? Pull mehr? Down your pants. Pull down pants. Ich glaube, pants heißt ja. Oder nee? Also. Okay, nochmal. Play. Pull door. Walk into bathroom. Oh. Dann. Reicht nicht. Reicht. Wird go bathroom auch gehen? Okay. Off. Pants. Ich muss erst die Hosen unterlassen, ernsthaft? Okay. Play. Pull. Door. Sag mal, go. Sag mal, go, go bathroom. Lass mal schauen, ob go das geht. Go bathroom. Ja, ja, oh, das geht sogar. Okay. Stand up. Ja, ach, und, ich hab's eingegeben für die Hosen. Und schau mal, geht, wenn du nur oh, sit down eingibst, pants. Geht's. Geht sit down auch? Sit down. Nein. Nee, das kann er nicht. Was habe ich gerade für die Hosen eingegeben? Jetzt habe ich es vergessen. Okay, da muss ich mein. Ja. Pants. Ja, klar, steht dir. Und du Underpants. Ah, fast. Ja. Oh. Ja! Nein, ja, ich hab's nicht in Zeit, ja. Hey, warte, hab ich's gerade geschafft? Take. Ja! Hey! Das ist die kurze Variante. Achso, okay, es gibt noch eine längere. Ja, die richtige halt. Also. Take off pants. Pull door. Walk into bathroom. Shit. Oh, was? Hey. Wie schnell warst du? 26, oder? Ja, irgendwie so. Ich könnte eigentlich dafür ein Ding machen, so Code eingeben. Warte mal. Ja, stimmt. Ich schau mal, wie schnell ich es schaffe. Du bist Chrome. Oh mein Gott, das ist ein Scheißdreck. Okay. Das ist genug Gameplay von mir. Okay, so. Jetzt siehst du mal, wie es sein. Okay. Das ist keine Bildschirmübertragung. Siehst du eigentlich meinen Bildschirm näher? Nee, nein, sehe ich nicht. Hey, geht das immer wieder weg? Was? Los. Start. Jetzt. Cam. But play. But Was? Hä? Hey, Play passt doch, oder? Du hast ein Leerzeichen dahinter gemacht. Oh. Oh, Remove, genau. So, Remove, das ist der schnellste. Also, Slow Typer, ich weiß nicht, was die Shitting at the Starting Gun, ich weiß nicht, was das ist. Also, es gibt ja so Awards, die man hier bekommen kann. Ja, kannst du ja googeln, dann mal. Sad Poop. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, lass mal nochmal Pomar probieren. Ah, oh, scheiße. Ja. Ich weiß nicht, was man noch machen kann. Ob man in den nächsten Raum gehen kann. Gibt's sowas? Ich weiß es nicht. Next Room. Vielleicht Kitchen? Nee, upstairs? Nee. Nee, sonst? Off lights? Nee. So. Ja! Wenn du eigentlich die Pants runter hast, dann kannst du eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Ja. Holding off. Die, kann man was essen? Eat. Okay. Kann ich mein... Was? Ich kann nicht mein Shirt runternehmen. Do a barrel roll. Nee, kann er nicht. I don't know how to do a barrel roll. Remove pants, das weiß ich noch. Und dann. Aber was kann ich dann noch machen? Wenn ich dann da bin. Entschuldigung. Ist es? Oh mein Gott. Sag mal, seine Sonnenbrille ist scheiße. Fingies. Also. Ja, du findest bestimmt einen Gang voll genug. Oder du hast ein. Ah, du hast ein Longboard. Nein, das liegt bei Oma und Opa. Nicht. Schlecht. Schlecht. Kriegst du das zum Geburtstag geschenkt und benutzt das nicht? Naja. Wie schlecht. Okay, Benja. Du musst das heute machen, ne? Lass mal schauen, ob es der Cheatcodes gibt. Walk through all 10 awards. Ah, okay. Mr. Efficient Play, Remove Pants. Shit, das haben wir, ja. Ah, shit, the 1-1 haben wir auch. And the toilet, geht auch. Das ist... Oh, die! Okay. Okay. Ah, your vision fades and he hears up. She said pants. Game over. What the fuck? Es geht echt die. Mhm. Die geht. Okay, was haben wir noch? Play, fart, light, look, pants, take pills. Okay, remove pants and the toilet. Buy shit, take pills. Hey, take pills, was ist das? Lass mal sehen. You eat the pills, hopefully the ones. Gibt es mir Zeit? Nee, gibt's nicht. Look pants. Pockets are empty. Ah, cool, man hat sogar... Ah, sehr cool. Okay. Wenn man fährt, glaube ich, dann... Hier fährt... Ja, okay. Wenn ich dann... Ja, was muss ich nochmal genau machen? Ich muss... Schon wieder vergessen. Ich muss fahrt light, look in meine pants, die Pills nehmen, remove pants and the toilet. Sure. Slow type, warum take pills? Egal, okay. Okay, nochmal play. Also, fahrt light. Oh, siehst du das? Nein. Ich habe jetzt 1:30 Zeit. Ach so, das hast du eingegeben. Fahrt light, geht das nochmal? Nee. Ah, wie geil. Jetzt habe ich ja... Look pants, check your pockets, you find something. It says I take to start working. Ah, okay. Take pills. Okay. Sicher muss man sich dann machen. Move pants and the toilet. Ah. Pull door. Jetzt haben wir 40 Sekunden Zeit, dann lasse ich es jetzt einfach rauslaufen. Ich wusste gar nicht, dass man so viel machen kann. Denn die Spiele machen, wer sich schon irgendwas gedenkt haben dabei. Lass mal schauen. Yeah, the Pittsburgh didn't shit your pants. Oh, wait a minute. Oh, my God. Okay, shitting at the starting gun, was das? Einfach shit, okay, slow type, remove. Take pills. Dann kann man die Pills nicht mehr taken, oder? Nummer 8 ist nur shit. Ja. You ate the pills, hopefully they start working in time. Ja, und jetzt? Down, down. So, lass mal schauen, was passiert. Aber der hat sich echt viel gedacht, der Programmierer. Das ist ja traurig. Das ist ja traurig, wow. Also, oh my, it's picking its head. Okay. Aber ich war doch schon auf der Toilette. Little more time in high IQ. Was ist der Final Award? Was ist der Final Award? Cheat Codes, yes. Wow, Cheat Code will jetzt auch noch machen. Es gibt einen Walkthrough, ich will aber keinen Walkthrough. Mickey Games Guide. Das haben wir gerade. Der braucht doch keinen Walkthrough dafür. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich das Spiel gefunden habe. Also. Manchmal. Most epic. Verstehe. Ja, aber es gibt schon echt traurige Spiele. Ah, wo geht das denn nicht? Dachte so. Das ist. Ich glaube, sonst kenne ich keine so schlimmen Spiele. Wusstest du, es gab mal eine Abstimmung auf, wie sie den Boot nennen sollen. Also irgendeine Reederei hat abgestimmt. Boatface. Und die hatten noch so Glück gehabt, dass das nur Bolty McBoatface geworden ist. Also, wenn man... Es wurde doch Bolty McBoatface, aber die haben dann gedacht, die wollten das dann nicht haben. Nein, aber im Internet, du hast doch in unsere Gruppe mit dem Band das reingestellt, oder? Oder wer war das? Mit der Schule, da. Nein, mit der Band, die eine, die bei... Wo was bei Reddit abgestimmt hat, wie ihre Band heißen soll. Und dann Bombs and Roses. Das habe ich reingetan. Ja, sag ich doch. Habe ich doch gesagt. Check ich nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da hätte doch viel schlimmere Sachen rauskommen können. Außer Boaty McBoatface. Also, wie ich das Internet so kenne, da hat mal schauen. T-Mac. Boatface. Ah, Boaty McBoatface. Auf die. Oh, Boaty McBoatface. Das Boot sieht auch noch so cool aus, das eigentlich. Das sieht aber echt wie ein Boaty McBoatface aus, also. Ist ja nicht more suitable, Boaty McBoatface. Sleeping on Wumpsing. Ja, ich finde, schau her, das sieht voll aus wie ein Boat in my Boat Face. Also, es Poppy May. Poppy May, naja. And Wurstlein. Ich weiß nicht, ich glaube, der wäre. Hätten die das auf Reddit... Ja, da haben sie jetzt ein U-Boot danach benannt, irgendwelche Vorschläge. Stimmt, oder? Ja. Subby Mac Subface. Ja. Das wäre ganz okay, wenn sie das U-Boot danach benannt hätten. So ein kleines U-Boot. Ja, das... Der Ocean. Genau das wollen wir Leute haben. Nein, eigentlich will ich, dass das ganze Boot Boaty Mac Boatface genannt wird. Ja, hätte ich auch gern. Wenn sie schon ausschreiben, dann... im Internet. Warte, wie hieß die eine Schule? Die sollte doch irgendwie Adolf Hitler School of Tolerance heißen, oder? School. Oder wie heißt die? Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Change its name. Send my kids to... Ich finde den Namen cool eigentlich. Oder Schulimech Schoolface. Hey, wäre auch. Okay, hey, was ist eigentlich los mit dem Face die ganze Zeit? Bruce Lee Elementary, John Cena. Bruce Lee Elementary. Das ist auch ganz nice. Jetzt hat er die Schule, da steht er oben, warte, geh nochmal ein bisschen rum. Nee, ja. Vor Robert Lee, und dann hätten sie Bruce Lee, genau. Ja, Robert Lee, Jesus. Das ist ja auch cool gewesen. Bruce Lee ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. From the Public, ja. Also im Internet würde ich keinen Poll starten über irgendwas. Ich auch nicht. Bin denn vielleicht, ey. Keine. Was soll ich essen? Da kommt Pizza. Pizza kommt. Nein, da würde irgendwas anderes rauskommen aus der Pizza. Pizza ist langweilig. Gibt's eigentlich Red Straw Poll irgendwie? Es wäre cool, wenn es Reddit/AskTheRoadPole gehen würde, wo lauter Leute drauf sind. Und dann halt kommt irgendein neues Throwpole, klicken sofort drauf und entscheiden dann für dich. Oh, das wäre nice. Gibt's das? Throwpole. Straps. Strapball. Junge. Strapball. Strapball. Ja, okay. Dann mal schauen, was. Es gibt Dread Strapball, aber. Was ist das? Oder was? Dann mal schauen. Okay, mal schön, hab ich mal. Schick mal den Link dazu. Ja, das sind aber bloß so wenige Leute eigentlich. Es gibt so eine Seite, wo du so Strawpolls machen kannst. Ja, das ist eben die heißt ja strawpoll.me. Ich glaube schon, oder? Ja. Aber wo du halt dann auf Reddit dann so den Link posten kannst. Und dann gehen halt sofort Leute Reddit drauf eigentlich und entscheiden für dich das. Strawpoll.me on Reddit. Dafür treffen müsstest. Aber die müssen auch Jennifer oder Tris. Das gab. Gibt es da irgendwas Besonderes? Oh, es gibt halt echt so. Oh mein Gott. Out of curiosity, which is your favorite Persona game? Another Motorola phone. Ja, ich tue es mal. In die Show Notes. The Witcher 3, Jennifer oder Tris. Ich kenne die beiden nicht. Ich auch nicht. Jennifer and Tris. Sabine. Oh, Jennifer. Government that you personally enjoy the most. Was ist unser favorite government? Star Empire. Marshall Empire, Chancellor Empire, Neutral Network Administration. Star Empire. Jim O'Quinn. Media Corporation. Was ist denn cool? Ah, jetzt komme ich mit. Weißt du? Die werden von anderen Subreddits angezeigt, die Strawpolls. Wie, wo? Bei Strawpoll.me? Geh mal wieder auf Reddit rüber, ja? Zurück. Siehst du ja, da unter dem Titel steht in R irgendwas. In R Sample Size, in R Mode X, ah ja. Also du kannst ja wahrscheinlich da drin selber nichts posten eigentlich. Ich habe gar keinen Reddit-Account. Doch, habe ich sogar. Aber wie kann man keinen Reddit-Account? Ich habe einen. Ich habe gegen mein Fenster. Ich habe einen Reddit-Account. Das Coole ist halt, Google lockt dich automatisch ein. Aber doch, man kann ja einen Link einreichen. Disgusted. Nee, Strawpoll.me. Paul, naja. Bilal und RK. Donald Trump of No Man's Sky Name. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Stimmt, es sieht nicht so aus, als ob es ein Subreddit wäre. Als der Tüte. Zeigt halt einfach nur die Strawpolls an. Vote for Trump in this official Strawpoll. Ja, wollten wir halt against Trump, wie ich sagen. Ich dachte, Bernie Sanders ist gar nicht mehr dabei. Doch, er und Hillary Clinton sind ja von einer Partei sozusagen. Ja. Die müssen halt darum kämpfen, wer von ihnen dann als Präsidentskandidat in die Kandidatur geht. So glaube ich, habe ich es. Aber Bernie Sanders ist doch schon draußen, oder? Hat er nicht schon gegen... Nein, ich glaube nicht. Denkst du, uns verloren? Dann nehme ich mal Bernie. Wie sieht's aus? Ich habe auch Bernie angewählt. Da, schau es dir an. Bernie, what the fuck? Nein, und oh mein Gott. So, tue ich mal Vote. Boah. Ich habe Bernie angegeben. Bernie, mache ich mal auch. Tue ich mal ins Strawpoll rein. Ich will mal einen eigenen Strawpoll starten. Okay, was machen wir? Nvidia oder AMD? Ja, okay. Nein. Willst du es, glaube ich, ein E schreiben? Nvidia, oder? Ja. Ja. Okay, Willst du es, glaube ich, ein E schreiben? Awesome. Envy. Oder sollen wir es... Nee, okay, machen wir es mal. Nvidia, AMD. Was kommt jetzt noch? I hate graphics. Warte. I'm a peasant. I hate graphics, was machen wir noch? Alpha Console. Bitte mach noch eine Alpha Console. Onboard graphics. Es gibt noch Intel. Oh, Onboard graphics, ja. Ich glaube, ich habe Intel 2000, oder? Und Graph, boah, was ist los? Was noch? What is a PC? Okay. Duplicate checking, ja, passt. Allow multiple polls, nee. Nee. Kapacha. Was, wenn eine AMD und Intel-Ding. Was? SLI hat. Ich glaube, das geht nicht, oder? Geht das? Kann man die Onboard-Grafik mit. Ich weiß nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ja, nicht Onboard-Grafik. Onboard-Grafik. Ich meine, halt, dass einer so zwei, also eine AMD-Grafik hatte und eine Nvidia-Grafik hatte, es im SLI hat. Stop, hold up me. Okay, sehr schön. Ich hab voll den App-Log drin, darum sehe ich die Advertisements nicht. Ich auch nicht, ich hab keinen Bock auf Ads. Reddit, Mal schauen, ob's. Da gibt's doch bestimmt irgendwie, Pause. Stop, hold up me on Reddit. Nee, das ist Text. Kann man da nicht, da gibt es doch bestimmt irgendwas, einen Reddit, was gerade zeigt, was für Strawpoll es gibt, oder? Weiß ich nicht. Das sollte man eigentlich machen, so einen Reddit, wo man reinschreibt, weil ich hatte ja keine Ahnung, dass man Boaty McBoldface gerade abstimmen kann. Das ist doch schon vorbei, oder? Nee, aber halt sowas Ähnliches, dass man irgendwo eine Seite hat, was zeigt, ah, da könnte ich jetzt irgendwie was abstimmen. Weil ich weiß es ist nicht. Das Drophead End of Drophead. What? Aber ich will an die... Sick of pointless Drawballs. Global Offense. Fridge. Ja, Fritz. Fritz Master. PC Master Race. Ja, Mann. PC Master Race. Ist das Subreddit? Gibt's denn Subreddit? Ja, natürlich. Ich bin da fast immer drauf. Gibt so viel Blödsinn. Master Race. PC Master Race. Builds. Ah, das ist unter Builds, ja. Das ist ein cooles Teil. Windows Erlehnungsdesk. Die meiste Zeit labern oder sind darüber Posts, wo Leute irgendwie Scheiße über PC labern. PC Master Race. What does peasant mean? Genau. Daily simple. Even the squad car can. Ah, wie geil. Ja, die haben es sogar im Polizei Windows 10. Das ist natürlich. Ja. Die Scheiße. Ich hab gesehen. Hm. Fällt mir, naja. Ich hasse Gaming-Laptops. Ich mag Gaming-Laptops nicht. Volle Verschwendung. Ich meine, die werden immer. Für den Urlaub sind sie bestimmt gut. Ja, da für den Urlaub, da muss man nicht die ganze Zeit zocken im Urlaub. Für auf dem Weg vielleicht. Doch. Doch, ja. Natürlich. Nein, ich weiß nicht. Ich könnte nie auf einem Laptop spielen. Ich meine, ich habe auf meinem Mac. Du bist gerade auf einem Laptop. Ich spiele ja nicht. Die Leute euch so im Internet surfen wie jetzt oder halt Videos anschauen. Aber wenn ich sowas wie was schneide mit dem Laptop oder irgendwie anders mache, dann schließe ich den an meinen großen Bildschirm an und dann fertig. Dann funktioniert das auch. Aber ich kann gerade irgendwie nicht auf die zweite Seite von dem Subreddit gehen. Von PC Master Race? Ja. Weiter, einfach weiter unten. Ich kann nicht auf die zweite Seite. Warum nicht? Ja, komm, jetzt geht's. Bei mir wurde gerade ein Error angezeigt. Our company received, didn't. Ja, das ist. Es gibt schon echt. Ich schau mal, was die besten Subreddits sind. For men. Argon Wild. For men. That should be. Warte, no. Was gibt's denn Photoshop Battle? Gibt's. Stimmt, Photoshop Battle Subreddit. Das ist natürlich nice. Das gibt's auch. Gibt's bestimmt. Ja, natürlich gibt's es. Bist du in einem drin? Engineer Porn Mechanical Gives. Oh, das ist nice. Da gibt es ein Subreddit, was von Maschinen GIFs reinstellt. Ja, das ist cool. Kennst du die? Hauping ist. Alter, wie geil. Es gibt auch Oddly Satisfying, ist ganz gut. Oder What the Fuck. Oh, da war ich schon ewig nicht mehr drin. Alter, ich weiß nicht, wieso, aber in letzter Zeit habe ich die manchmal angeschaut, so Oddly Satisfying Videos. Wenn ich, wie ich drauf gehe, kann man sich eigentlich auf einem Subreddit irgendwie anmelden, nicht, oder? Also dem Folgen. Nee, du kannst dazu so abonnieren und dann werden dir halt Sachen angezeigt. Ah ja, da schon. Unten abonnieren. Ja, abonniert mal. Tue ich mal rein. Das ist aber echt nice. Hauptfunk ist ja made. Alter, boah, es gibt jetzt Dings vom Ketchup und Pommes Pringles. Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert, die haben wir jetzt aber. Sind die gut? Hast ich die gegessen? Ich habe es noch nicht ausprobiert, ne. Achso. Ja, na, schlecht. Tech Support. Schadenfreude, das ist wirklich ein Wort, was auf Englisch gibt, gell? Echt jetzt? Ja, schau hier. Wow. Siehst du mein Bildschirm noch? Video Schadenfreude, ja. Jede. Ja. Ah, findet er nicht. Also mein Mac kennt's nicht. Text, aber. Shitty Robots. Ja, das war doch was. Ah, das. Ah, das ist natürlich geil. Okay. Siege Robots, das ist. Ah, oh, ich kann mal schreiben. Oh, wieso? Was ist? Oh, da tut einer sich so piercen lassen, halt so hinten im Rücken so ein Gestell hat, dass er einen Fallschirm daran hängen kann und springt davon irgendwo runter. Ja, stimmt, runter. Das habe ich mal irgendwo gesehen. Oh, warum? Oh, wieso macht der sowas? Ja, ich verstehe es nicht. Shit, Robots ist mal ganz okay. Machine Porn, das hatten wir doch gerade schon mal. Infrastructure Porn. Ja. Also wie nice. Stoner Engineering. Also natürlich sagen wir nicht, dass Marihuana rauchen gut ist, aber sich dafür interessiert. Custom. Alter, auf was die Leute kommen. Und das Coole ist, du kannst auch deine Sachen so upvoten und so verschiedene Buttons reinmachen. Ja. Zum Beispiel, da haben sie Weedblätter als hoch und runter. Okay, boah, den will ich. Den Subreddit will ich auf jeden Fall. Cable Porn heißt der. Ja. Ja, das ist gut. Cable Porn. Das ist echt nice. Cable Porn. The Joy of Building a Pipe. Oh, das ist cool. Oh, wie cool. Ich liebe solche. Ich bin auch so voller Cable Manager Typ. Install. Ich will doch kein Video dazu anschauen. Das ist ein volles Werbevideo. Was? Ski Lift Control Panel. Okay. Mein Gott, ich muss mir das alles mal anschauen. Kannst du übertreiben. Aber da finde ich, zum Beispiel unnötig. Da ist, das sind so, das ist in einer Box, ist da das Cable Management. Und ich meine, da sieht man es ja nie. Also bei Computer macht es halt Sinn, wenn die auf einer Seite offen sind. Ja. Dass man es da sieht. Aber wenn es irgendwo ist, wo die Sonne nie hinscheint, dann weiter schauen. Ich weiß nicht, ich glaube, da reicht mal auch was ein. Das ist natürlich nice. So. Kurze Ethernet-Kabel. Sind echt zu kurz. Ja, wow. Hast du gesehen? Ja. Man gibt es bestimmt auf Amazon auch. Lass mal schauen, Ethernet-Cables. Hä, was gibt's nicht? Tiny? Kannst du auch hier schneiden. 25 cm? Ja, aber es dauert ja ewig. Schwanzlänge. Ah, mit Stick. Okay. Nee, da habe ich jetzt keine Zeit, ganz dick zu schauen. Okay, lass mal. Warte, schauen wir es noch auf das Subreddit jetzt gibt. Cable Fail. Ah. Die sind natürlich auch nicht schlecht. Found our king. Nee, das finde ich nicht so gut. Oh. Do it yourself. Shitty life hacks. Alter, kannst du übertreiben. course, it's not totally sure of the identity. You just need to do some soul searching. Ghost, demigod. Okay, human upside. Also das ist einfach nur so ein ewig langes Bild, was die in externen menschlichen Life. Ja. Danach geht's Ghost. Weiter. Das Geist oder Skelett. Dein Geist. Also ich hätte gerne ein Skelett sein, damit ich im Skelettkampf mitmachen kann. Also entweder du bist ein Altwissen und dein Chips, du bist ein Geist oder ein Skelett. Ich will ein Skelett werden und dann. Und dann wirst du ein. Im Skelettkampf nach oben. Dann bist du entweder ein cooles Skelett oder ein nicht so cooles Skelett. Das müssten die alle da machen. Und da kannst du dann. Flo. Ja. Wie wäre es, wenn wir dann mal aufhören mit dem Podcast? Der, ja, von mir aus, ich glaube. Wir sind schon fast 2 Stunden dabei. Wirklich? Lass mich schauen. Ja. 2,5 Stunden. Schau mal hier unten. 2,5 Stunden. Jo, wow. Ich muss mal schauen, wie groß der wird. Das wird riesig. Ich schreib's. Ich glaube, das ist aber nicht so groß. Ja, warte, dann gehe ich noch kurz schnell die Subreddits durch. Wir haben noch 5 Subreddits, die gut sind. Military Gifts. Das ist cool. Military Gifts können wir uns schon geben. Alter, die haben nicht mal einen Link. Wie behindert ist das denn? Will ich es gar nicht sehen. Alter, gibt's. Siehst du das? Wie haben die diesen coolen Simulator? Wo gibt's den? Die rendern das irgendwo. Ja, aber wie? Ich will mich auch so einen Simulator mal haben. Weil mein Computer hat ja so relativ viel Power. Da kommen bestimmt voll die ganzen Sachen. Nee, Alter, für was Simulationen? Ja, halt irgendwie sowas. Simulated Vomit. Wie geil ist das denn? Oh. Peise. It's almost real. Wo gibt's das? Das ist ja voll geil. Dance. Und da kann man sich so lange spielen. Also wie nice. Das hole ich mir mal. Subreddits. Wie kann ich eigentlich nach Subreddits auf Reddit suchen? Noch suchen, oder? Oben rechts ist so eine Suchleiste. Hm. Computer. Okay, habe ich. Final Burms. Naja. Das ja. Oh, das sieht aber auch nice aus. Oh ja. Ich weiß gar nicht, welche Programme benutzen die da? Blender oder so. Ja, klar. Oder Cinema 4D. Die kosten alle so viel wahrscheinlich. Nee, Sinne oder. Nee, Blender? Oder Blender ist, glaube ich, sogar frei, oder? Ja. Okay, ja. Naja, muss jetzt nicht sein. Oddly Satisfied. Ja, da finde ich aber die YouTube-Videos besser. Also. Da gibt es so ganz viel Compilation. Perfect Timing. Naja. Oh, die Palms. Heavy Seas. Oh, ich glaub, da war mein erster Film ab 12, war Die Welle. Ging es ja auch um so. Also, ja, ich glaube, für unseren ersten zusammen Podcast war schon mal ganz nice. System. Naja, schau ich mal später. Nice. War gut fürs erste Mal. War eigentlich echt gut fürs erste Mal. Müssen halt noch schauen. Was wir nächstes Mal machen. Ich glaube, wir können uns praktisch nicht mehr übertreffen. Weil das war schon das Nette. Ich muss mal schauen, was der Küsser zu bieten hat und wen ich noch so finde, der bei unserem awesome Podcast Wir sollten vielleicht auch mal irgendwie so Themen vorbereiten, über die wir talken wollen oder so. Und nicht spontan in irgendwelche Scheiße reinlaufen. Aber warum ist auf viel geil? Ja, okay, wir können ein bisschen was. Aber ich will nicht so viel vorbereiten. Weil es gibt. Ich will über aktuelle Themen, über Politik und so natürlich nicht reden, weil ich mich da nicht auskenne. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Donald Trump Republikan ist und die anderen Demokraten, oder? Komm schon. Ich glaube, das ist. I don't know. Ich glaube, das ist Isaacs. Also. Okay, also dann reden wir nächstes Mal darüber, warum Wölfe der größte Feind für Deutschland ist. Okay. Oder? Ja, der Wolf. Also. Muss ich mich jetzt darüber informieren oder so? Nein, ich hab keinen. Live from Earth. Okay. Oder? Ja, wir finden schon irgendein lustiges Thema oder irgendwelche ja, Nachrichten. Will dann Chris oder so auch mitlabern? Ich schau mal, ob du auch, ob einer von deinen komischen Freunden. Nee, ich will die dann nicht irgendwie reinbringen. Aber warum nicht? Frag sie doch halt einfach. Ja. Nein. Die sind nicht so wirklich. Sie sind nicht so cool wie wir. Nee, sind sie nicht. Sind sie nicht? Also ja. Warte, leg mir nicht auf, ich will mal kurz schauen, wie groß der Podcast ist. Also, das war der erste Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Simon, sag mal Tschüss. Tschüss.